Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, haben wir die großartige Ehre, heute Gäste von Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, dem Allerbarmer zu sein. Denn wir haben uns an einem gesegneten Ort heute hier getroffen, im Hause Allah subhanahu wa ta'ala, wo die Barmherzigkeit Allahs azza wa jal uns umfasst und wir in diesem Moment von den Engeln, von den besten Engeln, den gewaltigsten Engeln Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt werden. Denn dieses ist eine Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht jedem gibt, dass er Dinge tun kann, die Allah azza wa jal wohlgefällig sind, wie dass wir hier in diesem Hause Allahs uns getroffen haben, damit wir ihn subhanahu wa ta'ala lobpreisen und ihn subhanahu wa ta'ala lernen, kennenlernen, wie er auf beste Art und Weise angebetet werden will. Möge Allah azza wa jal uns zu treuen Anhängern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machen und möge Allah azza wa jal uns zu denjenigen schreiben, die Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt. Liebe Geschwister, seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dem Buch Die 200 Fragen zur islamischen Aqida. Heute, liebe Geschwister, werden wir, nachdem wir diese kurze Wiederholung und knappe Wiederholung gemacht haben, über At-Tawhid sprechen. Wir haben natürlich schon beim letzten Unterricht darüber geredet, aber heute werden wir speziell darüber reden. Und das ist die Frage 44. Ma huwa Tawhid al-Uluhiyya? Was bedeutet der Tawhid al-Uluhiyya und ma huwa Tawhid al-Rububiyya? Was ist der Tawhid al-Rububiyya? Darüber werden wir heute insha'Allah ta'ala sprechen. Erstmal das Wort al-Tawhid. Das stammt vom Verb wahada. Und wahada bedeutet eine Sache zu eins machen, zu eins erklären. Bedeutet nur eine Sache. Es gibt nur eine Sache davon. Wahada bedeutet eine Sache zu eins erklären. Und das Wort Tawhid ist von diesem Verbstamm Wahada abgeleitet, liebe Geschwister. Die Gelehrten, wenn sie über den Tawhid sprechen, dann kategorieren sie ihn in drei Stufen. Sie sagen, es gibt drei Arten von At-Tawhid. Al-Aqsam At-Tawhid sind drei Arten von At-Tawhid. Einmal Tawhid Ar-Rububiyya, Tawhid Al-Uluhiyya oder Al-Ibada und Tawhid, welche? Nein? Al-Asma was-Sifat. Und die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses sind drei Kategorien von Tawhid. Sie gibt es nicht im Hadith. Dieses ist nicht im Hadith enthalten oder im Koran. Aber die Gelehrten haben diese Unterteilung gemacht zwischen diesen drei Kategorien. Wer kann mir sagen, warum? Warum haben die Gelehrten diese drei Kategorien extra für uns so zusammengefasst, dass wir sie auch verstehen als solches? Weil der Islam es verbreitet hat und die Völker, die den Islam annahmen, hatten alte Kulturen und Traditionen gehabt. Nein. Und diese haben sie oft vermischt, oder damit sie aufpassen, damit sie nicht vermischen wie mit der Aqida des Islams. Nein. Sodass man weiß, in welcher Kategorie sozusagen der Schirk gefällt, beziehungsweise ein Schirk vorhanden ist. Sehr gut. Der Bruder sagt, damals als der Islam sich verbreitet hat, und wir wissen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, der Islam hat sich mittlerweile in der gesamten Welt verbreitet. Du findest Muslime an Orte, die du nicht kennst. Also nicht die Muslime, sondern die Orte. Du findest Muslime an Orte, wo dir niemals in den Sinn kommen würde, dass es dort Muslime gibt. Die Muslime haben sich verbreitet. Aber mit der Verbreitung gab es auch Schwierigkeiten, liebe Geschwister. Es gab Leute von den jeweiligen Völkern, die haben Überreste ihrer alten Religion mit der neu angenommenen Religion des Islam vermischt. Und jetzt stellt euch mal vor, deswegen, ihr seht in den afrikanischen Stämmen, die machen nicht Wudu, die machen Wudu. Da gibt es einen Unterschied. Was ist Wudu und was ist Wudu? Wudu ist die Gebetswaschung mit Bad. Aber Wudu ist Zauberei. Die picken irgendwelche Nadeln in die Puppe rein und machen Zauberei. Bis heute noch. Weil diese Traditionen und der Schirk, die Überreste von ihren alten Religionen und ihren alten Vorstellungen geblieben sind. Und manche, die den Islam angenommen haben, haben diese Überreste gemischt mit den neu, mit der neu angenommenen Religion des Islam. Und je größer der Jahil in einem Land, je größer die Unwissenheit in einem Land, desto katastrophaler die Auslebung der Religion des Islams von den Leuten, weil sie natürlich nicht das Wissen bekommen haben, liebe Geschwister. Das ist At-Tawhid. Und wir sollten eine Sache wissen. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Kuffar von Mekka gekommen ist, zu den Ungläubigen, zu den Götzendienern, da hat er natürlich diesen Auftrag von Allah subhanahu wa ta'ala an diese Menschen weitergetragen. Er hat ihnen die Botschaft überbracht, indem er ihnen gesagt hat, dass sie niemand anderen anbeten dürfen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das war die zentrale Botschaft von jedem Gesandten. Und schaut, was Allah azza wa jalla uns sagt. Er sagt uns im Koran, in der Sura Al-An'am, in der Ayah 33, liebe Geschwister, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sie, die Götzendiener, sie erklären dich nicht für Lügner. Sie erklären dich nicht für einen Lügner. Das bedeutet, haben sie ihm geglaubt? Sie haben ihm geglaubt. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sie, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sie erklären dich nicht für einen Lügner. Sie wissen, dass du was bist, der? Der Wahrhaftige. Weil ein Beiname vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie ihr wisst, war auch Al-Amin. Al-Amin. Was bedeutet Al-Amin auf Arabisch? Was bedeutet Al-Amin? Der Vertrauenswürdige. Der Vertrauenswürdige. Das war ein Beiname vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Daher sagt Allah azza wa jal, sie erklären dich nicht für einen Lügner, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, denn sie wussten immer noch, dass du der Vertrauenswürdige bist. Das heißt, sie wussten, du bist der Wahrhaftige, du kommst mit der Wahrheit zu ihnen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Aber die Ungerechten, sie verleugnen die Zeichen Allahs. Subhanallah al-Azim. Sie wussten, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist der Wahrhaftige. Aber andererseits wollten sie das Gebot Allahs annehmen oder nicht? Sie wollten es nicht annehmen. Sie haben die Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala verleugnet. Und Allah azza wa jal sagt uns auch, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah, ma fa'alu? Yes? Yastakbirun. Wenn zu ihnen gesagt wurde, la ilaha illa Allah, es gibt niemand, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, dann haben sie sich hochmütig verhalten. Das heißt, sie haben die Botschaft nicht angenommen. Obwohl sie wussten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kommt mit Lüge oder Wahrheit? Mit der Wahrheit. Und so habt ihr auch heute Leute, liebe Geschwister. Denkt nicht, die Leute, die Kuffar sind, dass sie nicht wissen, was wir reden. Dass sie nicht wissen, worüber wir ganz genau reden. Doch, sie wissen es, aber sie wollen es nicht annehmen. Wie Allah azza wa jal dieses über die Kuffar von Mekka bereits gesagt hat, liebe Geschwister. Und lasst uns jetzt über die Kategorien von At-Tawhid sprechen. Und wir fangen an mit Tawhid Ar-Rububiyya. Dieses Wort Ar-Rububiyya bedeutet Herrschaft. Und welches Wort ist hier enthalten? In Ar-Rububiyya. Abu Bakr. Ar-Rabb. Ar-Rabb haben wir bereits erklärt. Und ich hoffe, dass man dieses nicht vergessen hat, liebe Geschwister. Rububiyya ist abgeleitet von dem Wort Rabb. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal, er besitzt die absolute Herrschaft. Subhana wa ta'ala. Allah gibt jede Sache die Kraft zu existieren. Nichts existiert, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser Sache Kraft geben muss zum Existieren. Und nichts kann sich bewegen, außer dass Allah dieser Sache Kraft gibt zum Bewegen. Wir sagen, la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft außer bei Allah. Und niemand vermag etwas zu tun in dieser Welt, außer mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du es genau haben möchtest, du kannst nur mit den Augen zwinkern, wenn wer es dir erlaubt? Allah. Ansonsten kannst du diese leichte, unbedeutende Bewegung nicht einmal machen. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, liebe Geschwister. Und jeder Muslim muss wissen, Allah Azza wa Jal, er hat die gesamte Herrschaft in der Macht. Er hat die absolute Macht. Und er ist derjenige, der eine Sache erlaubt oder nicht erlaubt. Und wenn er sie nicht erlaubt, dann passiert sie nicht. Aber wenn er sie erlaubt, dann passiert sie in jedem Falle, liebe Geschwister. Und wir sehen heute Leute, subhanallah al-azim, die holen sich Amulette, Glücksbringer. Was haben sie mit dieser Sache vor? Sie denken, diese Glücksbringer bringen, wie der Name schon sagt, Glück. Und wenden einen ab vom Unglück. Sie denken, ein Amulett, ein Glücksbringer, bringt einem Glück und entfernt einem vom Unglück. Dieses, was den Menschen als Glück oder Unglück erscheint, ist nichts anderes als die Bestimmung Allahs. Subhanahu wa ta'ala. Wir sehen heute zum Beispiel jemanden, der läuft gerade so auf der Straße. Auf einmal findet er 20 Euro. Was sagt er danach sofort? Glück gehabt. Glück gehabt. Wallahi, kein Glück gehabt. Allah Azza wa Jal, er hat dich mit diesen 20 Euro versorgt. Es sei denn, die sind noch nicht in der Tasche von einem anderen, dass du sie rausnimmst. Wir sagen, die 20 Euro liegen auf dem Boden. Wenn niemand da ist und du siehst dieses Geld, Allah hat dich damit versorgt. Das hat überhaupt nichts mit Glück zu tun. Oder ein Mensch, er läuft gerade des Weges, auf einmal kommt ein Auto und fährt ihn an. Gibt es hier Unglück oder hat Allah das bestimmt? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestimmt. Das heißt, das, was den Leuten als Glück oder Unglück so vorkommt, dass sie dieses als Glück oder Unglück empfinden, dieses ist nichts anderes als die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das muss jeder wissen, liebe Geschwister. Denn niemand lenkt dieses Universum außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und manchmal sehen wir, dass eine Sache für jemanden vielleicht schlecht erscheint. Eine Sache könnte für eine Person schlecht angefangen haben. Aber danach, wenn er am Ende guckt, war sie gut für ihn oder schlecht? Ey, wallah. Dann war sie gut. Zum Beispiel, ein Mann möchte eine Frau heiraten. Und tausend Dinge kommen dazwischen, so dass diese Heirat nicht zustande kommt. Und der Mann hat die Frau begehrt, aber zum Schluss hat es nicht geklappt. Aber dann ganz zum Schluss, wenn diese Sache nicht geklappt hat, erfährt er, dass diese Frau eine Betrügerin ist. Wird er sich freuen? Natürlich. Deswegen, es gibt Dinge, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala uns prüft. Deswegen sagt Allah azza wa jalla zu uns, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Vielleicht mögt ihr eine Sache nicht. Sie ist euch zuwider, aber sie ist gut für euch. Allahu Akbar. Auch die Kriege, liebe Geschwister, denkt nicht, dass die Kriege schlecht sind für die Muslime. Nein, Wallahi nein. Denn Allah azza wa jalla, er möchte das Beste für diese Ummah. Aber diese Kriege, die es gibt auf dieser Welt, sie bringen die Menschen wieder wohin zurück? Zur Religion. Haben sie nicht gänzlich ihre Religion verloren? Bis wir heute sehen, dass die Muslime einen Zustand erreicht haben, wo das Leben der Kuffar und das Leben von ihnen keinen großartigen Unterschied mehr aufweist. Aber durch diese Kriege sind sie zurückgekehrt zur Religion. Ein Bruder selber sagte mir aus dem Libanon, er sagte mir, weißt du Ahmed, diese ganzen Kriege, die wir gemacht haben im Libanon, haben nur eine Sache bei mir erzeugt. Ich bin zurückgekehrt zur Religion Allahs. Und eine Frage, wenn du stirbst mit der Religion Allahs als ein Mu'min, als ein Gläubiger und du bekommst das Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala, war es dann nicht gut für dich, dass so ein Krieg gewesen ist? Ey, wallah. Du denkst, der Krieg, er war schlimm und er hat uns Schaden zugefügt und er hat unser ganzes Leben verändert. Aber zum Schluss war es gut für dich. Zum Schluss war es gut für dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Wenn man dieses versteht, dann weiß man, Allah Azza wa Jal, er hat die absolute Herrschaft, liebe Geschwister. Niemand gibt Leben oder lässt sterben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Hört diese gewaltige Ayah, über die wir schon gesprochen haben, das letzte Mal. Und ich habe sie ausführlich erklärt. Taha, khud akha, wa idhabu ila al-ghurfa. Bsura. Khud akha, bsura. Allah Azza wa Jal, er sagt uns, Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun, wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Oder sind sie selber ihre Schöpfer? Und Allah fährt weiter in der Aya fort, indem er sagt, Am khalaqu samawati wal ard, bal la yuqinun. Sind sie es, die die Himmel und die Erden erschaffen haben? Aber nein, sie sind nicht was? La yuqinun, was bedeutet das? Sie haben keine Gewissheit. Sie haben keine Gewissheit. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, wir sagen, er ist Ar-Rabb, er ist der Erschaffer. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat alles erschaffen. Und Allah Azza wa Jal stellt uns eine Frage. Haben sie die Himmel und die Erden erschaffen? Aber nein, sie sind nicht gewiss. Bitte bringt mir irgendeine Person auf dieser Erde. Ganz gleich, wie stark er ist. Ganz gleich, wie mächtig er ist. Ganz gleich, wie viele Fähigkeiten er hat. Wenn er vor der Welt sprechen würde, ich habe die Himmel und die Erden erschaffen, werden die Leute ihn auslachen oder nicht? Das bedeutet, wem können wir zuschreiben, außer Allah, dass er die Himmel und die Erden erschaffen hat? Kann einer etwas erschaffen, was gewaltiger ist als ihn selber? Antwort? Nein, aber wer ist gewaltiger als die Himmel und die Erden? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat diese erschaffen, liebe Geschwister. Wer soll kommen und uns sagen, er hätte die Himmel und die Erden erschaffen? Wallahi, diese Menschen hier in dieser Welt, sie vermögen nicht mal eine Fliege zu erschaffen. Bring einen her von der gesamten Welt und sag ihm, erschaffe mir eine Fliege und ich werde dich anbeten. Ist er in der Lage dazu? Eine Fliege zu erschaffen. Und ich habe hier eines der kleinsten Insekten erwähnt, weil er nicht mal dazu in der Lage ist. Wie können wir dann an die Fähigkeiten Allahs überhaupt zweifeln, liebe Geschwister? Wer soll dann die Himmel und die Erden erschaffen haben, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, Allahu alladhi khalaqakum, thumma razaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der euch erschaffen hat. Und dann euch versorgt hat. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. Danach lässt er euch sterben. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Und danach gibt er euch Leben. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكُمْ. Habt ihr jemand von euren Teilhabern, von euren Göttern, zu denen ihr Schirk macht? وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Gibt es einen unter euren Göttern, die ihr anbetet, jemand anderes außer Allah, der dieses zu leisten vermag? Wer? Wer? Wer kann uns Leben geben? Wer kann uns Leben nehmen? Wer kann uns versorgen? Wer hat die gesamten Angelegenheiten in der Hand außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und liebe Geschwister, ihr solltet wissen, die Kuffar in Mekka haben daran geglaubt mit Yaqin. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ Allah. Wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, dann werden sie sagen, Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Und wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen, dann werden sie sagen, Allah. Wenn dieses ausgereicht hätte, Ar-Rububiyya, dass wir einfach nur sagen, Allah ist unser Rabb und mehr brauchen wir nicht, so wären die Kuffar in Mekka die besten Gläubigen. Abu Jahl wäre im höchsten Paradies. Walid ibn Mughira, sie wären alle im höchsten Paradies. Warum? Weil sie dieses bezeugt haben. Wisst ihr aber, was das Schlimme ist? Diese Kuffar in Mekka waren besser als die Kuffar heute. Heutzutage, ein Kafir, wenn du ihn fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, was sagt er dir? Ein Urknall. Das hast du von den Kuffar in Mekka nicht gehört. Dieses hast du von den Kuffar in Mekka nicht gehört. Das bedeutet, die Kuffar damals in Mekka, sie hatten mehr Verstand als die Kuffar heute. Subhanallah al-Azim. Niemand von den Kuffar in Mekka hat dieses geleugnet, dass Allah der Razzaq ist, dass Allah der Versorger ist. Aber heutzutage tun es Leute. Heutzutage gibt es Leute, die sagen dir, nein, nicht Allah hat diese Welt erschaffen. Nicht Allah hat dieses Universum erschaffen. Nicht Allah versorgt mich mit Essen und Trinken. Es gibt anderes. Allahu Akbar. Schaut mal, liebe Geschwister, deswegen ist dieses nicht ausreichend, dass du nur glaubst, Allah ist derjenige, der der Rabb ist, der die absolute Herrschaft hat. Und wir wissen, Herrschaft bedeutet hier, das sind alle Taten von Allah an seine Geschöpfe. Dass du Leben bekommst von Allah, ist von Allah. Dass du Essen und Trinken bekommst, ist von Allah. Das bedeutet, dieses sind Taten von Allah an seine Geschöpfe. Aber wenn man sagt, okay, ich bestätige, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Rabb ist, reicht es dann aus? Nein. Liebe Geschwister, dieses reicht nicht aus, denn wie wir gesagt haben, das haben auch die Kuffar in Mekka gemacht. Hier geht es nicht nur darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala diese Herrschaft zuschreibt. Man muss auch Allah azza wa jal alleine anbeten und damit kommen wir zu Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ibadah, liebe Geschwister. Das bedeutet, Tawhid al-Rububiyya, wie wir gerade gesagt haben, die Einzigartigkeit Allahs in seiner Herrschaft. In seiner Herrschaft. Das ist Tawhid al-Rububiyya. Und wenn wir reden über Tawhid al-Uluhiyya, dann ist das die Einzigartigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala in der Anbetung, dass niemand anderes angebetet werden darf, außer Allah Azza wa Jal. Und schaut mal, Allah argumentiert im Koran mit der Rububiyya, um zu Uluhiyya zu gelangen. Sagt Allah uns nicht oft, er ist derjenige, der euch erschaffen hat. Und er ist derjenige, der euch versorgt. Und er ist derjenige, der dieses und jenes für euch gemacht hat. Wollt ihr ihn nicht einzig und alleine anbeten? Das heißt, Allah argumentiert mit der Rububiyya und geht zur Uluhiyya rüber. Wenn du weißt, und das ist nur ein vernünftiger Mensch, wenn er weiß, Allah hat mich erschaffen, Allah lässt mich sterben, Allah versorgt mich mit dem, was ich brauche, wen soll ich denn anderes anbeten außer ihm? Subhanahu wa ta'ala. Aber hat das jeder verstanden? Nein, liebe Geschwister. Die Kuffar in Mekka, sie haben zwar bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb ist, dass er erschafft und dass er versorgt, aber sie haben ihn nicht einzig und alleine angebetet. Allah azza wa jal sagt in Surah Az-Zumar, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Gehört Allah nicht alleine die aufrichtige Religion. Das bedeutet, dass wir, wenn wir eine Tat machen, sie für niemand anderen machen, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt weiter in dieser Aya, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Diejenigen aber, die sich außer ihm andere Beschützer genommen haben, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Sie haben diese Götter nur genommen, wie sie sagen selber, die Kuffar in Mekka, damit sie uns wen näher bringen? Allah, damit sie uns einen Zugang zu Allah verschaffen. طيب, ist das so in unserer Religion, dass wir jemanden brauchen zwischen uns und Allah, der für uns die gesamten Sachen regelt, liebe Geschwister? Nein. Wallahi, nein. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Wenn du bittest, dann bitte niemand anderen außer Allah. Und wenn du Hilfe suchst, dann suche bei niemand Hilfe außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, liebe Geschwister, Allah azza wa jal, er hat den Gesandten geschickt, wie er auch die Gesandten vor ihm geschickt hat, dass sie uns nur eine Botschaft überbringen, dient niemand anderem außer Allah. Und wir haben es erwähnt, sie kamen nicht mit der Botschaft, dient Allah, weil hier könnte man Allah dienen und noch anderen. Deswegen kamen sie mit der Botschaft, dient niemand anderen außer Allah. Und das ist die zentrale Botschaft aller Gesandten. Niemand hat etwas anderes gebracht von diesem Gesandten, liebe Geschwister. Subhanallah, und Allah Azza wa Jal sagt, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Und Allah, dein Herr, hat bestimmt, dass niemand anderes angebetet werden darf, außer Allah. Allahu Akbar. Bedeutet, liebe Geschwister, der Muslim, er widmet alle seine Anbetung nur Allah. Er betet niemand anderen an, außer Allah. Ein Muslim vertraut auf niemand anderen außer auf Allah. Ein Muslim liebt niemanden mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Muslim, liebe Geschwister, er fürchtet nur wen? Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen, er fürchtet nur Allah, das bedeutet nicht eine natürliche Furcht. Ja? Zum Beispiel, du bist beim Gebet und dann kommt ein Löwe an dir vorbei. Natürlich verlierst du dein Wudu. Aber diese Furcht hier ist eine natürliche Furcht. Diese Furcht hier ist eine natürliche Furcht. Das bedeutet, der Löwe macht dir einfach von Natur aus Angst. Es bedeutet nicht, Furcht vor Allah meint, liebe Geschwister, dass wenn Leute zu dir kommen und sie sagen dir, du wirst ab heute ein Käfer. Und weil du fürchtest, was sie sagen, nicht, dass du aus Zwang diesem unterliegst, sondern du sagst, die haben recht eigentlich, warum soll ich dieses Leben nehmen und ich krieg nur Probleme, dann bin ich ein Käfer und der geht auch diesen Weg, weil iyadu billah, der hat wen mehr gefürchtet als Allah? Die Menschen. Der hat die Menschen mehr gefürchtet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Welche Ibadat gehören noch zu Allah? Dua, du machst zu niemand anderen Dua, du bittest niemand anderen außer Allah. Du verlangst von niemand anderen Hilfe außer von Allah. Wenn du krank bist, machst du dann Dua und sagst, oh Arzt, mache mich gesund. A'udhu billah. Du sagst, ja Shafi. Wer ist Ash-Shafi? Na, Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Shafi, ich finde ihn. Oh Shafi. Ash-Shafi ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Heiler. So schenke mir Heilung. Du rufst nur Allah subhanahu wa ta'ala. Du bittest niemand anderen, deine Sünden zu vergeben, außer Allah. All diese Anbetungen gebühren niemand anderen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, liebe Geschwister, Tawhid al-Uluhiyya, das sind nicht die Taten von Allah an seine Geschöpfe, sondern, von den Geschöpfen an Allah. Richtig, umgekehrt, von seinen Geschöpfen an Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bete für Allah. Ich bete für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich mache diese und jene Ibadah alles nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich liebe nur Allah subhanahu wa ta'ala. Ich suche Hilfe nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich fürchte nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Taten von einem Diener gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir haben natürlich jetzt in diesem Buch einige Fragen geklärt. Das heißt, was ist der Tawhid al-Uluhiyya, der Tawhid der Anbetung? Nachdem wir das erklärt haben, Uluhiyya. Richtig. Das bedeutet die Einzigartigkeit Allahs in der Anbetung. Niemand darf angebetet werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Tawhid al-Rububiyya haben wir gesagt. Die Einzigartigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala in seiner Herrschaft. Bedeutet, dass wir niemanden etwas der Herrschaft zuschreiben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und manch einer von euch, der hier sitzt, der sagt, das ist doch selbstverständlich. Es gibt Sekten in der heutigen Zeit, sie sagen, jemand anderes hat Einfluss im Universum außer Allah. Außer Allah. Das heißt Menschen. Sie denken, dass Menschen Einfluss auf das Universum haben. Allahu Akbar. Natürlich, diese Aussage ist was? Na, ist großer Kuffer, liebe Geschwister. Weil man hier Allah Azza wa Jal Partner zugeschrieben hat. Was haben wir deswegen gesagt? Was bedeutet Ash-Shirk? Was bedeutet Ash-Shirk? Wir haben das definiert. Letzte Mal. Was bedeutet Ash-Shirk? Shadi? Alaykum salam. Dass man Allah Azza wa Jal einen Partner nimmt, wir haben gesagt, Ittikhadu Sharik, dass man einen Partner nimmt in der Herrschaft, Anbetung und Namen und Eigenschaften. Wenn man dieses macht, hat man Schirk gemacht. Wenn man dieses begeht, hat man Schirk gemacht, liebe Geschwister. Und ich lasse jetzt, insha'Allah ta'ala, eine Zeit für Fragen und dann bi'idhnillahi samiyan alim, das möchte ich ausführlicher machen, weil in dieser Kategorie der meiste Schirk gemacht wurde. Was denkt ihr, welche Kategorie das ist? Al-Asma wa Sifat. Das bedeutet die Namen und Eigenschaften Allahs. Darüber werden wir einen ganzen Unterricht machen, das nächste Mal, bi'idhnillahi samiyan alim, damit wir dieses Thema richtig begreifen. Denn wie ich gesagt habe, wenn du alle Sekten aufzählst und guckst, worin ihr größter Schirk gewesen ist, war es in dieser Kategorie. Möge Allah azza wa jal uns von den Muwahhidin schreiben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, liebe Geschwister, Fragen zu stellen, inshallah ta'ala, und ich gebe euch etwas mehr Zeit als sonst, so dass ihr auch die Fragen, wenn ihr jetzt auch die Unterrichte, und ich hoffe, dass man die Unterrichte studiert, dass man weiß ganz genau, so und so sieht die Sache richtig aus. Und wenn man eine Frage hat, soll man sie stellen. Ansonsten könnte es sein, dass man eine Sache falsch versteht, liebe Geschwister. Heute habt ihr die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und die Frauen können ihre Fragen aufschreiben. Tafadal, Chef. Inshallah. Die erste Frage ist, manche Personen sagen, ich habe Glück gehabt, aber sie meinen eigentlich damit, durch Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses ermöglicht. Nein. Sollte man diese Wortwahl benutzen oder sollte man diese Zweifel aus dem Weg schaffen und anders das bezeichnen? Nein. Okay, machen wir erstmal die erste Frage. Der Bruder sagt, es kann sein, dass man manchmal nur die Wortwendung so sagt. Ich habe Glück gehabt, aber man meint eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala. Man soll hier nicht etwas sagen, was einem selber, was einem selber das Herz unruhig macht und andere zweifeln lassen könnte. Das bedeutet, man sagt, Subhanallah, Qaddarallahu ma yasha. Allah hat bestimmt, was er will. Allah hat bestimmt, was er will. Es gibt auch Brüder, die meinen das nicht so, aber die sagen, heute habe ich zufällig einen Bruder getroffen. Ist das zufällig? Sondern Allah hat das bestimmt. Sie meinen es nicht so, aber deswegen soll man auf seine Wortwahl achten, weil man hier Zufälligkeit etwas zuschreibt, was nur Allah subhanahu wa ta'ala besitzt. Na? Natürlich, die Leute meinen es nicht so, aber man soll exakt sein als Muslim, liebe Geschwister, weil man bringt sich und andere nur dadurch in Zweifel. Na, tfadal. Du hast gesagt, dass jemand an einer Sache des Imams zweifelt, dass man nicht mal muss. Richtig. Der Bruder fragt, wenn wir sagen, einer zweifelt an einer Säule des Imams, dann hat er den Islam verlassen. Zum Beispiel, einer sagt, ich glaube nicht an die Gesandten, dann ist er kein Muslim. Weil Allah subhanahu wa ta'ala dieses im Koran bestätigt. Und alles, was Allah azza wa jal im Koran bestätigt, müssen wir auch bestätigen. Ibn Abbas radiallahu anhu arda, er sagt, derjenige, der nur einen Buchstaben von Allah subhanahu wa ta'alas Buch verleugnet, ist ein Kafir geworden. Nein. Was hat er gesagt? Einen? Buchstaben. Ja, red Wort. Buchstaben. Das sagt Ibn Abbas radiallahu anhu. Wenn nur einen Buchstaben, natürlich, weil wenn du einen Buchstaben verleugnest, sagst du, es ist nicht von Allah. Schaut mal jetzt. Ist der Koran, eine Frage. Ist der Koran das Wort Allahs? Von Al-Fatiha, also ohne Druckausgabe und gedruckt in Medina und so, von Al-Fatiha bis An-Nas ist alles was? Koran Al-Karim. Wenn wir sagen, ein Buchstabe gehört nicht dazu, von diesem gesamten Koran sind wir Kuffar geworden. Möge Allah uns bewahren. Warum? Wer sagt mir den Beweis? Was sagt Allah Azza wa Jalla im Koran? Na? Sehr gut. Wir haben die Offenbarung, bedeutet, wir haben hier die Erinnerung herabgesandt und wir werden sie bewahren. Yani, traust du Allah nicht zu, dass er den Koran bewahrt? Wir haben diese Ermahnung herabgesandt, sprich Koran und Sunna, und wir werden sie bewahren. Sagt man ja, aber in der Sunna gibt es doch einige gefälschte Hadithe. Ja, und die interessieren uns nicht, aber was ist trotzdem da? Die authentische Sunna ist doch immer noch da. Haben wir nicht Bukhari und haben wir nicht Muslim und haben wir nicht andere Bücher, die authentisch sind? Ob jetzt eine Sache, jetzt einer könnte aufkommen und sagen, ich habe eine Sura, die ist aus dem Koran, wie Musaylim al-Kadhab gemacht hat. Er sagt, ich habe eine Sura aus dem Koran. Dann sagst du ihm, welche Sura? Er wurde gefragt, dieser Lügner. So wurde er genannt, Musaylim al-Kadhab. Überlegt mal, eine Person wird so genannt. Musaylim, der Lügner. Er sagte, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka Mal-Fil. Khurtumuhu tawil. وذيل قصير der Elefant. Und was lässt dich wissen, was der Elefant ist? Sein Rüssel ist lang und sein Schwanz ist kurz. Das war seine Surah, die er gesagt hat den Menschen. Wal-iyadu billah. Dann haben ihn die Götzendiener gesagt, Wallahi, du weißt, dass wir wissen, dass du nichts anderes als ein Lügner bist. Die Götzendiener haben ihm das gesagt, weil sie sich selber lustig gemacht haben über das Gedicht, was er gesagt hat. Deswegen, du kannst, auch wenn jetzt einer mit etwas Gelogenen kommt, kann er doch kommen mit 1000 gelogenen Sachen. Trotzdem ist was da? Der Koran. Er ist doch da. Ob jemand jetzt was erdichtet oder nicht erdichtet, ihr habt auch gesehen, es gab einem bestimmten Land, haben sie ein Buch gedruckt, das hieß Al-Furqan. Habt ihr gehört davon? Al-Furqan, natürlich, das waren unsere besten Freunde, ironisch gemeint, ihr wisst schon, und gleich werdet ihr selber darauf kommen, wer das war. Alle Ayat über Bani Israel waren nicht enthalten. Haben sie nicht selber indirekt bestätigt, dass das Wahrheit ist, was Allah sagt? Ankur? Ja. Natürlich, und so war es immer. So war es immer mit den Leuten von Bani Israel. Na, das bedeutet, derjenige, der nur einen Buchstaben vom Koran verleugnet, hat den gesamten Koran verleugnet. Taib, wie kannst du sagen, diese Ayah ist von Allah und diese nicht? A'udhu billah, was ist denn das? Was ist das für eine Logik, die eine Person diesbezüglich hat? Ha? Deswegen, Achil Karim, wer eine Sache vom Iman verleugnet, weil all die Sachen, die im Iman, die Bestandteile, die Arkan, die Säulen sind vom Iman, sind wo enthalten? Im Koran al-Karim. Das bedeutet, dass derjenige, der sagt nein, der hat den Koran verleugnet und ist damit ein Kafir geworden. Okay? Das muss jeder Muslim wissen, liebe Geschwister. Wir haben keine Religion, wo jeder mal sagen kann, was er möchte. Wir haben Spielregeln in der Religion. Und diese Spielregeln bedeuten, dass du als erstes den größten Respekt gegenüber Allah und seiner Religion hast. Ja, dass du spielst mit den Wörtern Allahs, das ist von Allah und das nicht, wie manche Leute Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches und verleugnet einen anderen Teil? Ja, wie kann man so unwissend sein? Ja, das ist von Allah und das nicht. Spielchen. Spielchen. Wer glaubt, der glaubt, dass der gesamte Koran von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil wer das bestätigt hat? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hört ihr die Schia, möge Allah diese Leute recht leiden, die sagen dir, Abu Bakr und Umar haben ein Drittel vom Koran versteckt. MashaAllah, tabarak al-Rahman. Haben ein Drittel vom Koran versteckt. Erstmal, diese Aussage ist großer Kufr. Derjenige, der das sagt, ist Kafir geworden, zweifelsohne. Zweifelsohne. Warum? Was haben wir gesagt? Derjenige, der einen Buchstaben, hä? Und was hat er gesagt? Wie viel haben sie versteckt? Ein Drittel, dann ein Drittel mal Kuffer. Bitte rechne. Diese Aussage ist gefährlich. Okay, gibt es Leute, die das sagen heute? Ja, die heißen Al-Imamiyya. Wal-Iyadu Billah, das sind die schlimmste Sorte von diesen Schia. Die Gelehrten seit der Zeit von Imam al-Bukhari haben sie ausgeschlossen vom Islam bis jetzt. Überlegt mal, wann hat Imam al-Bukhari gelebt? Wann war das? Wer weiß, wann Imam al-Bukhari? Imam al-Bukhari und Imam Ahmed haben sich in einer Zeit getroffen. Die haben sich in einer Zeit getroffen. Wann war Imam Ahmed? Hä? Wann war Imam Ahmed? Ahmed? Gut, okay, ich nehme das an. Ja, noch weiter bis ungefähr 250 nach Hijra. Von da ab wurden die vom Islam schon ausgeschlossen. Die Imamiyya. Die hießen damals wie? Eigentlich sind das? Rafida. Sie heißen Rafida. Deswegen, wenn wir über Schia reden, ein Teil von diesen Schia, nicht alle, sind Rafida. Diese Rafida, die glauben an die 12 Imame. Und die sagen, diese 12 Imame sind ma'asum, sind was? Fehlerfrei. Die haben einen größeren Rang als die Propheten. Und das ist das Traurige, dass es Leute gibt, die denken, die Schia wären auf dem richtigen Weg. Die sind eines der übelsten Leute. Ey Wallah. Und sehen wir das nicht? Mit wem kämpfen sie momentan? Mit wem? Mit wem? Mit den Alawiyya. Weil sie Brüder sind. Ich weiß, was ich sage. Weil sie Brüder sind. Mit Alawiyya kämpfen sie. Wer Alawiyya? Assad und seine Shayatin. Die kämpfen mit ihnen. Gegen wen? Gegen die Muslime. Und sie haben viele von ihnen getötet. Deswegen dieser Hassan Nasrallah wal-Iyadu Billah und diese ganze Kumpane, das sind alles Leute von dieser Rafida. Ayatollah al-Khomeini, der wurde sowieso vom Islam ausgeschlossen. Imam und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat ihn vom Islam ausgeschlossen. Und wenn ihr seht, wie sein Ende war, wal-Iyadu Billah, habt ihr das gesehen? Der wurde mit dem Hubschrauber hochgetragen und er sollte in sein Grab gelegt werden. Auf einmal ist das Seil gerissen oder irgendwas und er flog von über 15 Meter rein in sein Grab nackt. Nackt. Möge Allah ihm geben, was er verdient. Deswegen, liebe Geschwister, es gibt keinen Spaß in der Aqida. Sagt man, wir wollen alle Muslime zusammenbringen. Ja, aber auf welchem Weg? Auf Weg von Koran und Sunna. Nicht, dass einer uns sagt, ach, ich glaube nur an die Hälfte des Koran, sagen wir, Hauptsache sind wir Partner. A'udhu billah. Allah hat uns nicht so beigebracht, sondern Allah sagt uns im Koran, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, und haltet alle gemeinsam fest am Seil Allahs. Was ist das Seil Allahs? Das heißt, wo hat Allah uns die Bedingung gemacht, an was wir festhalten müssen? Am Seile Allahs. Nur das ist unsere Beziehung. Das heißt nicht, dass wenn wir Beziehung zueinander haben, dass wir das annehmen müssen, was unser eigener Bruder oder Vater oder Mutter sagt. Okay? Die Beziehung zwischen uns ist der Koran und die Sunna. Nichts anderes akzeptiert ein Muslim. Und jeder, der etwas anderes akzeptiert, hat nicht die Worte Allahs Azza wa Jal beherzigt. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Trägt es eine Sünde mit sich, wenn man Einflüsterungen hat, dass man nicht an Allah glauben soll und es aber nicht tut? Nein, das ist überhaupt keine Sünde für dich. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns darüber berichtet, dass der Shaitan zu einem von uns kommt und er sagt ihn, فَيَقُولُ لَهُ مَنْ خَلَقَكْ, wer hat dich erschaffen? Dann sagst du für dich, natürlich, du antwortest für dich, du sagst, Allah hat mich erschaffen, und dann fragt er gleich, مَنْ خَلَقَ اللَّهُ, wer hat Allah erschaffen? Dann hat der Prophet Muhammad uns gesagt, wenn diese Frage kommt, ist sie Kufr natürlich oder nicht? Die Frage natürlich. Aber er hat uns gesagt, dann sollen wir sagen, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Das heißt, wir nehmen Zuflucht bei Allah. Natürlich, der Shaitan, er kommt mit dieser Einflüsterung. Und deswegen muss man wissen, wie man mit dieser Einflüsterung umgeht. Wenn Shaitan mit solchen Einflüsterungen kommt, sagt man, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und nicht mit ihm diskutieren wir. Schaut mal, subhanallah, Allah azza wa jal sagt uns sinngemäß im Koran, und wenn dich eine Einstachelung von Shaitan erfasst, dann suche Zuflucht bei? Wen hat Allah sofort genannt? Dann suche Zuflucht bei? Sollst du diskutieren? Wer ist stärker als du im Diskutieren? Shaitan. Sofort die Zuflucht bei Allah, indem du sagst, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, oder du kannst sagen auch, Amantu billahi wa rasuli. Ich glaube an Allah und an seinen Gesandten. Inshallah, wenn du das energisch sagst, dann geht der Shaitan weg. Wallahi, dann geht er weg. Weil er keine Chance hat gegen die Religion Allahs. Aber wenn du so sagst, Amantu billahi, ich meine, ist das energisch? Deswegen, du musst das energisch sagen, von vollem Yaqin, mit voller Gewissheit. Und das ist die Sache. Je stärker man in seinem Glauben wird, umso stärker ist die Gewissheit. Aber je weniger man von seiner Religion versteht und je mehr Sünden man macht, umso geringer wird die Gewissheit. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Einheit und nicht Einheit. Ja. Na, der Bruder fragt, wenn wir sagen Wahada, wäre es falsch, wenn wir sagen, es ist eine Einheit, weil es wird auch manchmal über At-Tawhid was gesagt, ein Gott glaube. Das ist eine falsche Übersetzung, liebe Geschwister. Das ist eine Einheit, ein Gott glaube, das ist eine falsche Übersetzung. Weil eine Einheit kann aus mehreren was bestehen? Aus mehreren Teilen. Deswegen ist das nicht ein zutreffendes Wort. Aber wenn wir sagen, die Einzigartigkeit, dann ist klar, wen meinen wir einzig und alleine? Allah subhanahu wa ta'ala. Einheit kann aus mehreren Komponenten bestehen. Und das ist nicht richtig. Jetzt zum Beispiel, ich sage, wir sind eine Einheit. Wie viel sind wir denn? Ja? Einige. Na, deswegen muss man sich immer richtig ausdrücken. Wallahu ta'ala alaikum. Tfadal Abdullah. Was bedeutet eine Sache leugnen oder ablehnen? Das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Auf Arabisch sagt man Jahada. Jahada bedeutet, du leugnest eine Sache. Ja, jetzt zum Beispiel, du sagst, es gibt kein Islam. Das ist natürlich leugnen und ablehnen. Na, ich wollte fragen bezüglich dieser Sachen mit den sechs Säulen des Iman, wenn jemand die verleugnet. Ist ein Kafir mit nach der Iqamat al-Hujja oder ohne? Wenn eine Person jetzt die sechs Säulen, wir sagen eine Säule, oder? Sechs Säulen? Das heißt auch Allah. Das Iman. Ja, aber der Glaube an Allah, das heißt, er glaubt ja, nicht an Allah. Ja. Vielleicht sagen wir einen. Okay? Einer glaubt an eine Sache nicht. Vom Arkan al-Iman. Von den Säulen des Iman. So ist er ein Kafir nach Iqamatul Hujjah. Das heißt, man muss ihn belehren. Wenn er daran festhält, nach wie vor, dann kann ihn der Richter oder der Gelehrte vom Islam ausschließen. Das ist ihre Arbeit, nicht unsere Arbeit. Aber natürlich, er kann hier vom Islam ausgeschlossen werden. Na, wafika barak. Bezüglich jetzt die Frage, ich kann auch den Na. Manchmal Leute oder Brüder, Schwestern, die sagen, zum Beispiel, man, nee, ich habe mit ihnen ich habe Hajj gemacht und so weiter und so fort. Jetzt, wie ist das in dieser Sache? Yani? Da viele, die ich habe Hajj gemacht, muss ich bestimmt, weil vielleicht ändert sich dann die Meinung von einer Person. Falls jemand wissen, das macht oder jemand unwissen, das macht. Der Bruder sagt, ist es jedem erlaubt, die Iqamatul Hujjah zu vollziehen oder nur bestimmten Leuten? Natürlich nur bestimmten Leuten. Bedeutet Gelehrte und Richter. Alleine schon nur aus einem einzigen Grund. Schaut mal, liebe Geschwister. Wer sind diejenigen, die Allah am meisten fürchten? Na? Die Gelehrten. Wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis, dass sie diejenigen sind, die Allah am meisten fürchten? Hassan? Allah sagt im Koran, auf deutsche Übersetzung, nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Sehr gut. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Unter den Dienern Allahs fürchten ihn am meisten die Ulama, die Gelehrten. Was wollen wir mit dieser Ayah sagen? Die Ulama sind nicht Leute, die ein Emotionsbündel sind und einfach mit Worten herumschmeißen. Wie heute einer streitet sich mit seiner Frau, sagt, du bist Kafira. A'udhu billah. Oder sie streitet mit ihrem Mann, sagt ihm, du bist Kafir. Haben wir alles schon gehabt? Diese Leute gehen leichtfertig um mit diesen Sachen. Aber die Gelehrten sind nicht so. Die fürchten Allah am meisten, weil sie das meiste wissen. Alleine nur, dass sie dieses Urteil in der Hand haben, das würde reichen. Aber zudem kommt das Wissen natürlich. Weil es gibt bestimmtes Wissen, was die Allgemeinheit nicht hat. Ja, so wie ich gehört habe, hier zum Beispiel hat es ein Komitee gegeben in Neukölln, die machen Iqamatul Hujjah. Ja, das sind Leute, die können die Fatiha nicht lesen, aber die machen Iqamatul Hujjah, mashallah. Ja, natürlich ist das so. Du wirst mir sagen, wenn ich dir sage, ein Lehrer, wie ist er Lehrer geworden? Hat er mit 1 plus 1 angefangen oder hat er sofort mit altgebräische Topologie angefangen? Mit was hat er angefangen? Mit 1 plus 1. Ja, die wollen gleich zum Höchsten. Das ist natürlich nicht ihre Arbeit und sie sollen sich selber erstmal bewahren vor dem Schirk. Möge Allah uns bewahren. Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'alamun. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst, und das sind zweifelsohne die Gelehrten. Namens. Wir müssen ja im Islam Dawa machen. Na. Ist das nur Dawa nur mit der Zunge oder auch mit Taten und Handlungen? Na. Der Bruder sagt, wir müssen doch im Islam Dawa machen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa طيب. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, alle Leute sind im Verlust. Das heißt, alle kommen ins Höllenfeuer. Allahu Akbar, wenn es nur dabei geblieben wäre, dann hätten wir keine Hoffnung mehr gehabt. Illa, aber dann kommt illa, außer diejenigen, die glauben, gute Taten machen, die Wahrheit sich ans Herz legen und Sabr zeigen. Was heißt die Wahrheit sich ans Herz legen? Bedeutet Dawa. Und dabei geduldig sind. Natürlich, was ist aber jetzt Dawa? Dawa ist ein breites Feld. Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sagt, die Dawa ist ein weites Feld. Das ist nicht nur Unterrichte machen und Bücher schreiben, sondern die Dawa ist, dass du zum Beispiel jemandem eine, was gibst, ein Buch oder eine Kassette oder dass du die Dawa finanzierst oder dieses und jenes. Das ist alles Dawa. Das heißt, das Spektrum der Dawa ist sehr breit gefächert. Das ist nicht nur eine bestimmte Sache. Und das vermag jeder zu machen. das vermag jeder zu machen. Wallahu ta'ala, ala wa'an. Nachdem wir jetzt gelernt haben, wie wichtig der Tauhid ist in seinem Leben, die Frage ist, bei wem darf man überhaupt den Tauhid lernen? Na, bei wem darf man den Tauhid lernen? Das heißt, dieses Themengebiet, was über Aqida handelt, liebe Geschwister. Nur bei vertrauenswürdigen Leuten von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Das bedeutet, nicht von jedem, denn diese Worte, die wir gesagt haben, akzeptiert nicht jeder. Glaubt ihr das? Ja? Es gibt Leute, die sagen dir, nein, jemand anderes hat auch Einfluss im Universum. Ich habe euch gesagt, wer das ist. So zum Beispiel die Schia sagen das. Andere Sufis, die sagen, jemand anderes darf angebetet werden außer Allah. Deswegen tragen die Bilder von ihren Sheikh. Sheikh ist natürlich Abu Dabal, aber sie nennen ihn Sheikh. Die haben ein Bild im Gebet, Wallahi al-Azim, teilweise so, ein Bild von Sheikh im Gebet. Und wenn sie Koran lesen, müssen sie dabei an ihren Sheikh denken, damit sie Allah erreichen. Das heißt, sie nehmen, was sich zum Mittelsmann? Ihren Abu Dabal. Das ist die Sache. Ja, das ist doch alles da. Das ist alles da. Gibt es nicht Leute, Wallahi al-Azim, ich habe selber von Leuten gehört. Er sagt, nö. Auch wenn es im Koran steht, unser Hodja hat so gesagt. Das gibt's. Natürlich. Das gibt's. Was denkt ihr denn? Das gibt es. Deswegen diese Leute, weil sie, möge Allah Azza wa Jal uns Wissen geben, sie sind so extrem unwissend, dass sie dies machen. Wallahi, manchmal ein Bauer, der kein Buch gelesen hat, der sagt dir nicht diese Worte. Der betet Allah einzig und alleine an. Wenn du ihn mit irgendwas kommst, der holt seine Kartoffelpuffer und dann schmeißt er sie auf dich. Der wird niemals was anderes akzeptieren. Aber das ist es. Wen Allah Gnade gegeben hat, so hat er ihnen eine Menge gegeben. Aber manchen Leuten hat Allah diese Gnade nicht gegeben. Tfadal. Wir haben ja gelernt, dass das Gemeinschaftsgebet Pflicht ist. Wie ist es jetzt? Man ist in einer Gegend, man will zum Gebet und jetzt gibt es halt nur diese Ahbash-Moschee, weil man nur dort jetzt das Gemeinschaftsgebet schafft. Na. Ansonsten müsste man alleine beten. Geht man rein und betet mit dem oder betet man alleine und ist sozusagen befreit dann oder entschuldigt? Na. Der Bruder sagt, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn die Zeit des Gebetes eintrifft und es ist jetzt das Pflichtgebet und das betet ja ein Mann bekanntlicherweise in der Moschee, weil das Pflicht für ihn ist, sofern er keine islamische Entschuldigung hat. Wie ist die Sache hier? Könnte er auch jetzt unter Umständen bei den Ahbash beten, weil er das zeitlich nicht schafft, in eine andere Moschee zu beten? Er soll versuchen, jemanden mitzunehmen und an einem Ort zu beten, außerhalb in dieser Moschee. Wir beten nicht hinter diesen Leuten, weil das eine irregegangene, schlimme Sekte ist, die walayyadu billah so viel Schlimmes hinterlassen hat, obwohl sie allgemein nur 7.000 bis 10.000 Leute auf der Welt sind, haben sie die schlimmsten oder mit eines der schlimmsten Katastrophen verursacht. Deswegen, ich sage nicht, dass das Gebet hinter ihnen ungültig ist. Unter ihnen gibt es Kuffar und unter ihnen gibt es welche, die keine Kuffar sind. Es gibt Leute unter ihnen, die sagen, du gehst zum Grab und bittest von dem und dem. Und ist alles da. Na, und natürlich, die haben die schlimmsten Dinge in ihrer Akida. Deswegen sage ich immer, Sektencocktail. Wenn du von allen Sekten das Schlimmste nimmst, dann hast du die Ahbash. Na, so sind diese Leute. Und deswegen, wir sollen die Moscheen nicht von wem füllen? Von Ahlul Bid'ah. Sondern wir füllen die Moscheen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadal. لا ما ما نكفرهم يعني بشكل عام. لا. حتى ولو لأن التأويل هو ممكن ها هو سبب لماذا العالم ما يكفر هذا الرجل بعد إقامة الحجة. Es heißt in dem Buch, liebe Geschwister, und das ist mittlerweile jetzt die 51. Frage: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ Was ist der Tauhid? Tauhid haben wir schon bereits erklärt. Ich hoffe, man hat sich dieses Wort, was sehr wichtig ist für die Muslime, denn das ist unsere gesamte Religion. Ich hoffe, man hat sich gemerkt, was dieses Wort bedeutet. Wer kann mir das kurz erklären? Abu Bakr. Die Bestätigung der Einzigkeit Allahs Azza wa Jalla in seiner Rububiyya, Uluhiyya und Namen. Sehr gut. Die Einzigartigkeit Allahs Subhanahu wa Ta'ala in seiner Herrschaft, in der Anbetung und in den Namen und Eigenschaften. Niemand, liebe Geschwister, ist befreit von diesem Wissen. Jeder Muslim, der sich Muslim nennt, muss sich dieses Wissen aneignen, denn hier geht es darum, dass du weißt, wie du Allah subhanahu wa ta'ala anbeten musst, und Allah azza wa jal, er ist es, der dich erschaffen hat, damit du ihm dienst. Und wisse das, lieber Diener, Allah hätte dich nicht erschaffen für einen anderen Grund. So wie er subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen. Welches Wort ist hier markant? Na? Nein? Jetzt für unsere Frage, die wir gerade gestellt haben. Na, nur darum erschaffen. Das heißt, gab es einen anderen Zweck für Allah subhanahu wa ta'ala? Nein. Seine Bestimmung war, ich habe die Menschen und die Djinn nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Punkt, aus, Schluss. Da kommt kein Nebensatz oder kein Komma oder Klammer auf, sondern ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Aus keinem einzigen Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen. Sagt man, ja, ich muss arbeiten, damit ich Geld verdiene. Richtig, all das ist unter der was? Unter der Anbetung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du das so machst, dass du dafür für deine Familie sorgst, für deine Kinder sorgst, dann deswegen, weil Allah azza wa jal dir das auferlegt hat, denn die Männer müssen für ihre Familien aufkommen. Also hier tust du etwas, was Allah möchte, oder nicht? Natürlich. Alles ist unter der Ibadah, liebe Geschwister. Die Namen und die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und die Gelehrten nennen es Tajul Aqidah. Das ist die Krone der Aqidah. Die Krone ist natürlich ein Symbol. Ein Symbol für etwas, was markant ist. Ein Symbol für etwas, was eine herausragende Stellung hat, liebe Geschwister. Und in unserer Religion, der Religion des Islam, darf man sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorstellen. Und jeder Mensch sollte sich fragen. Und einer, der Verstand besitzt, er weiß dieses. Aber wer versteht dieses, außer jemand, der Verstand besitzt? Was hat ein Mensch anderes gesehen in seinem Leben, außer Geschöpfe? Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Schöpfer. Und er hat die Menschen erschaffen. Die Menschen und die Djinn und die Tiere und alles, was wir in dieser Welt sehen und nicht sehen. Also, es gibt einen Schöpfer, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles außerhalb dieses Schöpfers ist seine Schöpfung. Makhluk auf Arabisch. Etwas, was erschaffen wurde. Ha? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah Az-Zumar, er ist derjenige, der alles erschaffen hat. Khaliqu kulli shay. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala. Kein Mensch vor unserer Zeit, in der jetzigen Zeit, in der späteren Zeit, hat Allah subhanahu wa ta'ala jemals gesehen oder wird ihn jemals sehen. Das ist die Aqidah von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wo ist der Beweis dafür, dass noch niemand Allah subhanahu wa ta'ala gesehen hat? Wo ist der Beweis dafür? Na. Im Koran sagt, die Blicke erreichen nicht, aber er erreicht die Blicke. Sehr gut. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Blicke erreichen ihn nicht, wen? Allah subhanahu wa ta'ala. Er erreicht die Blicke. Niemand hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen und niemand wird Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben sehen. Im Paradies werden die Gläubigen die Gnade bekommen, ihren Herrn, an den sie fest geglaubt haben und für den sie in diesem Leben alles getan haben, als eine Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Huld, werden sie ihn sehen können im Paradies. Möge Allah azza wa jal uns diesen Anblick nicht verwehren. Aber in dieser Dunya wird keiner ihn sehen. Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn nur mit dem Herzen gesehen, aber nicht mit den Augen. Dieses sollte erstmal jeder Muslim wissen. Tayyib, wenn wir erklärt haben, in unserer Religion darf sich niemand Allah subhanahu wa ta'ala vorstellen, dann haben wir auch verstanden, alles, was wir uns vorstellen könnten, sind Geschöpfe. Und wenn man nicht weiß, wie Allah subhanahu wa ta'ala aussieht, dann versucht man sich, ihn vorzustellen. Und das ist ein Fehler, liebe Geschwister. Hier ist die Grenze für einen Muslim. Weil, wenn man versucht, sich ihn vorzustellen, dann macht man welche Tür auf? Die Tür der... Hä? Welche Tür? Die Tür sowieso zum Shaitan. Alle Irrefähige sind zum Shaitan. Philosophie. Die Tür zur Philosophie, die wird hier geöffnet. Wie kannst du Allah beschreiben und du hast ihn nicht gesehen? Subhanallah al-Azim. Ich gebe euch ein kleines Beispiel aus der Dunya, liebe Geschwister. Eine Person ruft dich an. Eine Person ruft dich an. Aber du hast ihn niemals in deinem Leben gesehen. Und je öfter du mit ihm redest, umso mehr was? Hä? Stellst du dir ihn vor. Aber Frage, wenn du ihn niemals gesehen hast, wirst du ihn richtig beschreiben können? Antwort. Und das ist Dunya. Subhanallah al-Azim. Wie ist das dann mit Allah, subhanahu wa ta'ala, der kein Geschöpf ist, sondern der Schöpfer. Daher, ein Muslim macht Halt. Wir machen keine Bilder, wal-iyadu billah, über Allah subhanahu wa ta'ala, wie irregegangene Leute dieses tun, indem sie einen alten Mann mit einem langen weißen Bart im Himmel malen, der so herumliegt. Was haben sie gemalt letztendlich? Na? Ein Geschöpf. Und das ist das, was wir meinen, liebe Geschwister. All das, was sie sich in ihrer kühnsten Fantasie aussuchen, ist lediglich ein Geschöpf. Aber ein Muslim, er ist hier gewahr. Er fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Und er weiß, er darf sich Allah subhanahu wa ta'ala niemals anders vorstellen, wie Allah azza wa jal ihm das vorgegeben hat. Daher haben wir Regeln in dieser Kategorie Al-Tawhid al-Asma'i was-Sifat. Bedeutet in der Kategorie Tawhid der Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala haben wir Regeln, liebe Geschwister. Erste Regel ist, und das sind die wichtigsten Regeln, es sind nicht alle, die ich euch nenne, aber sie gehören zu den wichtigsten Regeln. Die Namen, über die wir Alhamdulillah Rabbil Alamin im Koran und in der Sunna Auskunft erhalten haben über Allah subhanahu wa ta'ala, sind vollständig, bedeutet ohne einen Mangel nachzuweisen. Diese Namen, die wir im Koran und Sunna über Allah subhanahu wa ta'ala haben, sind vollständig. Das bedeutet, sie tragen keinen Mangel in sich. Wir werden ein Beispiel geben, inshallah ta'ala. Allah azza wa jal ist der Allhörende. Was heißt der Allhörende auf Arabisch? Na, bila? As-Sami'. As-Sami' bedeutet der Allhörende. Oder Al-Basir bedeutet der Allsehende. Wenn wir diese Namen hören, dann muss ein Muslim wissen, Allah subhanahu wa ta'alas Hören ist nicht eingeschränkt. Was ist mit dem Hören der Geschöpfe? Es kann sein, dass du 10 Meter weit hörst. Wenn du ein besonders gutes Ohr hast, dann 20 Meter. Wenn du ein sehr, sehr gutes Ohr hast, vielleicht eine noch weitere Entfernung. Aber dein Gehör ist was? Beschränkt. Aber wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala sagen, dass er allhörend ist, dann gibt es nichts auf dieser weiten Welt, was Allah azza wa jal nicht hört. Das bedeutet, dieser Name, der Allhörende, ist was? Ohne Mängel. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allsehende. Du kannst vielleicht 50 Meter weit gucken. Wenn du Geld siehst, vielleicht 100 Meter weit. Aber dein Sehen ist begrenzt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Und ihr wisst, liebe Geschwister, oder manche von euch wissen, wie viel Himmel gibt es? Na? Jeff? 7 Himmel. Zwischen einem Himmel und dem anderen Himmel ist was für ein Abstand? Sind? Abdullah? 500 Jahre. Wer hat uns das gesagt? Ibn Mas'ud radiallahu anhu. 500 Jahre Abstand. Das bedeutet, erster Himmel, 500 Jahre. Zweiter Himmel, 500 Jahre. Dritter Himmel, 500 Jahre. Und so weiter und so fort. Bis zum 7. Himmel. Dann kommt was danach? Das? Na? Das Wasser. Danach der? Der Kursi bedeutet der, hä? Nee, nicht der Thron, aufpassen. Der Schemel, sagt man. Al-Kursi, der Schemel, und danach der Thron, Al-Arsch. Und wer ist über dem Arsch? Na? Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt stellt euch vor, das ist schon eine kleine Distanz, ja, von der Erde bis über dem Arsch. Sind wir alle hier einverstanden? Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht eine schwarze Ameise in einer dunklen Nacht, liebe Geschwister, wie sie auf einem Stein läuft. Allahu Akbar. Allsehen? Ey Wallah. Allsehen. Yani, du selber, du bist vielleicht irgendwo im Wald und es ist sehr dunkel. Siehst du eine schwarze Ameise unter dir? Du wirst drauftreten, weil du sie nicht gesehen hast. Weil das nicht deine Fähigkeit ist, dass du allsehend bist. Aber Allah Azza wa Jal, Er ist allsehend, liebe Geschwister. Das heißt, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala reden, dann ist jeder Name für sich ohne Mängel zu verstehen. Allah azza wa jal, er ist der Erschaffer. Allah azza wa jal, wie wir wissen aus dem Koran, hat in wie vielen Tagen die Himmel und die Erden erschaffen? Ich nehme euch immer mit im Unterricht, damit ihr nicht einschläft, inshallah. Abdullah. In 6 Tagen. In 6 Tagen hat Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel und die Erden erschaffen. Ist es richtig, was manche irregegangenen Leute sagen, dass Allah azza wa jal, nachdem er die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen hat, dass er sich danach ausruhen musste? Nach dem, was wir gelernt haben. Hassan? Allah sagt im Koran, dass er, nachdem er erschaffen hat, hat er kein, sozusagen, kein Tab gespürt. Nein. In mehreren Stellen, unter anderem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لا تأخذه سنة ولا نوم. Allah hat weder Schlummer noch Schlaf überkommen. Das bedeutet, Allah erschafft, wie viel er will. Und er wird dabei nicht müde. Aber was haben diese Leute ihm zugeschrieben? Ein Mangel oder nicht? Ja, wallah. Ein Muslim macht dieses nicht. Weil er weiß, Allah hat die Macht, alles zu erschaffen, was er möchte. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht müde dabei. Und das ist ein Unterschied zu den Glauben der anderen, liebe Geschwister. Das bedeutet, der erste Punkt, alle Namen sind vollständig, ohne einen Mangel nachzuweisen. Der zweite Punkt bezüglich der Regeln, und das sind sehr, sehr wichtige Regeln, die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala sind tawqifiyya. Bedeutet, man darf Allah azza wa jal keinen Namen oder eine Eigenschaft zuschreiben, welches er sich selber nicht zugeschrieben hat und auch nicht sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Muslim hat Respekt. Er redet nicht einfach so über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal ist das Gewaltigste, liebe Geschwister. Und niemals darf ein Muslim die Tür der Philosophie aufmachen, indem er über sein Herr redet, wie er möchte. Und Allah ist derjenige, der ihn erschaffen hat. Dieses geziemt sich nicht für einen Muslim. Wenn du einen Namen Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst, dann nur einen Namen, den er sich selber subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, wenn du einen Namen aussuchst, jetzt für dein Kind zum Beispiel, du kannst sagen, mein Kind heißt Abdul Razzaq. Mein Kind ist der Diener von wem? Von dem Versorger Ar-Razzaq. Tayyib, darfst du dein Kind nennen Ar-Razzaq? Antwort? Nein. Weil du hier wen? Du nennst hier Allah subhanahu wa ta'ala. Du nennst hier dein Kind mit einem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist nicht erlaubt, liebe Geschwister. Bedeutet, alle Namen, die wir Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben, müssen bestätigt sein. Im Koran oder in der Sunna. Deswegen, wir finden heute viele Namen unter den Leuten, die sind aber keine authentischen Namen. Nicht authentisch in der Sunna überliefert. Welchen Namen kennt ihr, den die meisten Menschen kennen, aber er ist nicht authentisch? Na? Ar-Rashid. Ar-Rashid. Das ist nicht ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Viele Menschen denken das aber. Und es gibt eine Tafel, da sind 99 Namen von Allah subhanahu wa ta'ala aufgeführt, ich sage in Anführungsstrichen. Warum? At-Tirmidhi rahimullah ta'ala, er hat eine Überlieferung getätigt. Mit diesen 99 Namen. Schaut mal, passt auf. Und das wissen leider viele Muslime nicht. At-Tirmidhi selber, rahimullah ta'ala, ein großartiger Hadith-Gelehrter, der selber diese Überlieferung getätigt hat, er sagt, sie ist was? Sie ist schwach. Er selber hat diese Überlieferung getätigt und gesagt, sie ist schwach. Das bedeutet, wenn es hier um Namen Allahs geht, dürfen wir irgendeine Überlieferung nehmen? Antwort? Nein, sie muss lupenrein sein. Entweder aus dem Koran oder der Sunna al-Mutahhara, der gereinigten Sunna, liebe Geschwister. Daher können wir nicht irgendeinen Namen aus diesem Namen wählen. Es gibt Leute, die sagen über Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Adl. Der Zornige. Ist, bitte? Der Allzornige. Nein, nein, nein, nein, nein. Das haben sie ja nicht gesagt. Deswegen diese Namen und noch andere, aber da gibt es auch Khilaf, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber das waren jetzt 2 Namen, die wir genannt haben, wo nicht bestätigt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese zugeschrieben werden können, liebe Geschwister. Die dritte Regel ist, Allahs Namen subhanahu wa ta'ala sind nicht begrenzt. Ha? Die Namen sind nicht begrenzt. Bedeutet, Allah Azza wa Jal hat nicht eine bestimmte Anzahl von Namen, sondern Allah Subhanahu wa Ta'ala besitzt unendlich viele Namen und nur Allah Azza wa Jal alleine weiß darüber Bescheid. Nicht einmal der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam kennt alle Namen von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und die 99 Namen, die hat Allah Azza wa Jal uns gegeben, liebe Geschwister, weil es in einer Hadith, in einer Überlieferung heißt, لِلَّهِ 99 اسْمَ فَمَنْ أَحْصَاهَا oder مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ Allah subhanahu wa ta'ala gehören 99 Namen. Derjenige, der sie erfasst, bedeutet, er lernt sie und lebt nach den Eigenschaften, so gehört er zu den Paradiesbewohnern. Diese Überlieferung hat uns etwas über die Anzahl der Namen gesagt. 99, aber in der Religion des Islam tun wir alle Überlieferungen zusammen. Wir haben eine andere Überlieferung, ebenfalls im Sahih, liebe Geschwister, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass er Allah subhanahu wa ta'ala bei den Namen bittet, mit denen er sich selber genannt hat und die, die er im Verborgenen, Namen, bei sich behalten hat. Das heißt, kennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie? Antwort nein. Kennen wir sie, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht kennt? Woher wir? Das heißt, die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sind weit über 99 Namen. Einige der Gelehrte, die Bücher darüber geschrieben haben, sie haben 130 Namen aufgezählt, 140 Namen aufgezählt, aber in der Tat, Allah subhanahu wa ta'ala hat noch mehr Namen. Warum können wir das so sicher sagen? Weil wir eine Überlieferung diesbezüglich haben, liebe Geschwister. Vierter Punkt, man bestätigt das, was Allah für sich selber bestätigt und verneint das, was Allah subhanahu wa ta'ala für sich selber verneint. Das bedeutet, ein Muslim, wenn er im Koran liest, dass Allah subhanahu wa ta'ala für sich etwas bestätigt, dann darf er es nicht verneinen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran für sich etwas verneint, dann darf der Muslim es nicht bestätigen. Dann geben wir ein Beispiel, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er spricht. وقال ربكم ادعوني und Allah subhanahu wa ta'ala euer Herr sagt bittet mich und Allah euer Herr sagt bittet mich, das heißt Allah hat was gesprochen, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesprochen. Jetzt darfst du nicht kommen und sagen, nein, Allah spricht nicht. Was hast du hier in dem Moment gemacht? Na, du hast verleugnet, was Allah für sich bestätigt hat. Wir kommen gleich dazu, zu dieser Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, eine andere Eigenschaft, mit der Allah subhanahu wa ta'ala sich beschreibt, erzeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Lam yalid wa lam yulad. Ihr kennt die Ayah. Erzeugt nicht, subhanahu wa ta'ala, und wurde nicht gezeugt. Darf jetzt ein Muslim kommen und sagen, Allah wurde was? Gezeugt, wa layyadu billah. Weil Allah hat das für sich verneint oder bejaht? Verneint. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihm überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Darf jetzt einer sagen, Allah wird müde? Es gibt irregegangene Leute. Am Silvesterfest gehen sie alle einen drauf machen. Wisst ihr warum? Das hat einen Ursprung in ihrer Akida. Die meisten wissen das nicht. Die sagen, am Tage von Silvester, sprich am Neujahr, verlässt Allah den Thron und hat sozusagen in dieser Zeit keinen Überblick, was passiert. Also lassen Sie richtig die Sau aus. Möge Allah uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala, ihm überkommt weder Schlummer noch Schlaf, liebe Geschwister. Wenn Allah das für sich verneint, dann darfst du nicht sagen, ja, Allah hat nach 6 Tagen die Himmel und die Erden erschaffen und dann ist er müde geworden. Weil du hier dann etwas bestätigst, was Allah verneint hat. Ich hoffe, man versteht diese Regel. Dann, liebe Geschwister, jeder Name Allahs ist auch eine Eigenschaft von ihm. Jeder Name Allahs ist eine Eigenschaft von ihm. Aber nicht jede Eigenschaft ist ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Was meinen wir damit? Allah azza wa jal, er beschreibt sich mit dem Namen Ar-Rahim. Was heißt Ar-Rahim? Der Barmherzige. Wenn wir wissen, Allah ist der Barmherzige, dann ist er auch barmherzig. Wir wissen aus authentischen Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jal zornig wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird zornig. Wie im Hadith al-Shafa'a. Das ist ein sehr langer Hadith, der bei Imam al-Bukhari rahimullah ta'ala überliefert ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung so zornig sein wird, wie er nie zuvor gewesen ist. Wie er nie zuvor gewesen ist. Das ist eine Eigenschaft oder ein Name? Zornig sein. Eine Eigenschaft. Können wir jetzt diese Eigenschaft auf den Namen ableiten, dass wir sagen, wenn er zornig wird, dann ist er der Zornige? Antwort? Nein, weil Allah sich nicht bestätigt hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht diesen Namen gegeben hat. Mafhum? Ich hoffe, man versteht das. Wenn nicht, inshallah, könnt ihr danach die Fragen stellen. Nochmal. Jeder Name Allahs ist auch eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Aber nicht jede Eigenschaft Allahs ist ein Name. Tayyib, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das waren einige wenige Regeln, die ihr jetzt erstmal mitbekommen habt. Jetzt steigen wir langsam in das Thema ein, liebe Geschwister. Es gibt eine Qaida, eine Grundregel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala und er ist der Allhörende, der Allsehende. Subhanallah al-Azim. Eine sehr wichtige Ayah, die viele Leute nicht richtig lesen. Allah sagt nochmal, nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala und er ist der Allhörende, der Allsehende. Wenn Allah sagt, nichts und niemand ist wie Allah, dann ist das was? Eine Bestätigung oder eine Verneinung? Antwort? Allah sagt, nichts und niemand ist wie Allah. Tfadda? Allah sagt, nichts und niemand ist wie Allah. Das heißt, das ist eine? Bitte, was? Eine Verneinung. Erzeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Allah verneint etwas. Allah sagt, nichts und niemand ist wie Allah. Aber du meintest das wahrscheinlich, ne? Eine Verneinung. Tayyib. Und schaut mal, das ist die Verneinung. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala gleich dann am Ende der Ayah? Wa huwa as-sami'u al-basir. Was bestätigt er gleichzeitig? Dass er allhörend, allsehend ist. Das heißt, der erste Teil der Ayah ist eine Verneinung. Und der letzte Teil der Ayah ist eine Bestätigung. Subhanallah al-Azim. Es gibt irregegangene Leute. Sie nehmen diese Ayah als Beweis und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Dinge nicht, besitzt bestimmte Eigenschaften nicht aufgrund dieser Ayah, die sie sagen. Okay, wir werden dazu kommen. Bi'idhnillahi sami'il alim. Nochmal, diese Ayah sagt uns eins. Allah verneint, dass etwas so sein kann wie Allah im Entferntesten. Nichts ist wie Allah. Aber er ist auch gleichzeitig der Allhörende, der Allsehende. Eine Frage. Ein Mensch hört er oder hört nicht? Antwort? Ein Mensch hört. Ein Mensch sieht er oder sieht nicht? Ein Mensch sieht. Tayyib. Auch Allah hört und sieht. Was ist hier gleich bezüglich des Geschöpfes und dem Schöpfer? Omar? Nur der Name. Das Wort. Das Wort. Wir sagen zum Beispiel, Rashid hört mich gerade. Okay, ich sage auch, Allah hört mich gerade. Ist das Hören von Rashid wie das Hören von Allah? Antwort? Nein. Es sei denn, wir sagen, Ar-Rashid ist ein Name von Allah. Kleiner Insider, das haben die meisten nicht verstanden. Okay, Tayyib. Ich sage, Rashid hört mich gerade. Und Allah hört mich gerade. Das Wort ist dasselbe, aber die Bedeutung ist eine ganz andere. Ist das schwer zu verstehen? Damit haben die meisten Leute ein Problem, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim. Schaut mal. Allah hört. Er sagt uns doch in der Ayah, nichts und niemand ist wie Allah und er ist der Allhörende, Allsehende. Tayyib, wie können manche Leute mit dieser Ayah argumentieren und sagen, nein, Allah besitzt keine menschlichen Fähigkeiten. Wer hat das gesagt, dass Allah menschliche Fähigkeiten besitzt? Haben wir das gesagt? Antwort? Nein, wir haben nur gesagt, Allah besitzt diese Sachen oder nicht. Okay, vom Namen her sind sie gleich, aber die Bedeutung ist eine andere. Okay, Abu Bakr, du hast ein Bein und der Tisch hat ein Bein. Ist das Bein von Abu Bakr wie das Bein vom Tisch? Was denkt ihr? Inshallah, Abu Bakrs Bein ist härter. Inshallah. Ha? Ist das Bein von Abu Bakr wie das Bein vom Tisch? Antwort? Nein. Subhanallah, wenn es zwischen uns Makhlukat, zwischen uns Geschöpfe unterschiedliche Dinge gibt, dann wie zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Ayah, liebe Geschwister. Schaut mal, viele Menschen verwenden diese Ayah, aber im Dalal. Der sagt, nein, nein, du kannst nicht sagen, Allah spricht, du kannst nicht sagen, Allah hört, und er wird ganz weiß. Warum? Weil er diese Ayah nicht verstanden hat. Allah sagt doch selber in diese Ayah, die er als Beweis nimmt. Nichts und niemand ist wie Allah. Das hat er ja gerade gesagt. Aber jetzt, was sagt Allah weiter? Und er ist der Allhörende, Allsehende. Hat Allah sich widersprochen im Koran? Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht sich nicht. Menschen widersprechen sich. Aber Allah azza wa jal, er widerspricht sich nicht, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ha? Walau kana min indi ghayrillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Wäre dieser Koran von jemand anderem außer von Allah, dann würde man darin viel Widersprüche finden. Aber bei Allah findest du keine Widersprüche. Es gibt Leute, die machen sich das zu ihrer Aufgabe des Lebens und die Ärmsten sterben ohne Ergebnis, dass sie einen Widerspruch im Buch Allahs finden. Ja, Wallah, möge Allah diese Leute recht leiten, wenn sie noch leben und wenn sie nicht mehr leben. Den Dua kennt ihr. Das bedeutet, liebe Geschwister, nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala und er ist der Allhörende, der Allsehende. Dann kommen wir zu den Einzelheiten. Die Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a haben diesbezüglich Regeln aufgestellt. Regeln, die uns sagen oder uns klar machen, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen haben. Die erste Regel ist At-Tashbih. At-Tashbih oder At-Tamthil auf Arabisch. At-Tashbih oder At-Tamthil. Das bedeutet ähnlich machen. Vergleichen. Ähnlich machen oder vergleichen, liebe Geschwister. Wann redet man von Tashbih bzw. von At-Tamthil? Dieses liegt vor, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Schöpfung vergleicht. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Schöpfung vergleichst oder du vergleichst die Schöpfung mit Allah, dann hast du hier den großen Kufr nach unserer Religion begangen. Möge Allah uns bewahren. Das bedeutet, man hat die Religion verlassen. Wie kann man das tun? Indem jemand sagt, Allahs Wissen ist wie dein Wissen. Ich habe so viel Wissen wie Allah. Wal'iyadu billah. Ich habe Macht wie Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der die Schöpfung mit Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht, oder er vergleicht Allah mit der Schöpfung, so hat dieser den Islam verlassen. Was ist der Beweis dafür? Wir haben die Grundregel genannt. Was ist der Beweis dafür? Wer sagt mir das? Ahmed? Richtig. Nichts und niemand ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn er sagt, nichts und niemand, dann hat er das verneint. Aber in dem Moment, wo du sagst, doch, dann hast du das, was bestätigt, was Allah verneint hat. Seid ihr mit mir oder nicht, liebe Geschwister? Wallah, ich versuche extra leicht zu reden, inshallah. Aber ich möchte, dass wir alle dieses Thema verstehen. Hier in diesem Thema sind die meisten Leute irregegangen. Ich frage euch nochmal. Erste Regel. Wenn du vergleichst die Schöpfung mit Allah oder Allah mit der Schöpfung, was hast du hier für einen markanten Fehler gemacht? Kehren wir zurück zu unseren Grundregeln. Welchen markanten Fehler hast du hier gemacht? Macht mal ein bisschen mit, inshallah ta'ala. Yani. Der Unterricht sind nicht nur 3 oder 4 Leute. Sorry. Dann hat man den Schöpfer mit der Schöpfung verglichen. Ja, aber aufgrund welches, was hat er hier falsch gemacht? Was hat er hier falsch gemacht? Wir haben gerade Grundregeln genannt. Er hat etwas bestätigt, was Allah verneint hat. Allah sagt doch, nichts und niemand ist wie Allah. Okay, was hat er trotzdem gemacht? Er hat sich verglichen mit? Mit Allah. Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, eine Frage, wenn wir diese Regeln genannt haben. Gibt es einen anderen Gott außer Allah? Hä? Nein. Genau. Frage. Wenn wir jetzt über Allah subhanahu wa ta'ala reden, gibt es jemanden, der wie Allah ist und damit auch als Gott bezeichnet werden kann? Okay. Schaut mal, einfache Regel. Haben wir eine ganze falsche Akida was? Verlassen. Nein. Haben wir eine ganze falsche Akida was? Verlassen, auf die andere Leute ihre ganze Religion aufbauen. Subhanallah, einfache Sache. Wenn man versteht, dann versteht man, liebe Geschwister. Ja, yani, subhanallah, Allah Azza wa Jal, er hat die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen. Er hat all diese Geschöpfe erschaffen. Er hat alles erschaffen, was wir sehen und was wir nicht sehen. Und dann will jemand kommen und sich mit Allah vergleichen. Wenn wir nur ein einfaches Beispiel geben. Wir sagen, Leute, kommt her. All ihr Hochmütigen, ihr Mutakabbirun, kommt her. Einer von euch soll sagen, er hat die Himmel und die Erden in 6 Tagen erschaffen. Wird sich jemand trauen, so eine Aussage zu treffen? Antwort nein. Warum? Er weiß selber, dass er sich lächerlich macht. Tayyib. Wie kann es sein, dass wir jemanden mit wem vergleichen? Mit Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren, liebe Geschwister. Man darf nichts vergleichen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, Allah azza wa jalla sagt über sich, und das ist ein Name von ihm, er ist Al-Hayy. Was bedeutet Al-Hayy? Na? Der Lebendige. Wo sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns das im Koran? Ich denke, ihr kennt alle die Ayah, inshallah. Hassan? Ayatul Kursi. Wie geht sie? Abdullah? Sehr gut. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, niemand ist da, der mit Recht und Wahrheit neben ihm angebetet werden darf, außer ihm angebetet werden darf. Und er ist der Lebendige, Al-Hayy bedeutet der Lebendige, der Beständige. Ein einfaches Beispiel. In unserem Sprachgebrauch, in unserer Gesellschaft, wen nennen wir lebendig? Nennen wir einen Schlüssel lebendig? Nein. Wen nennen wir lebendig? Ahmed. Menschen und Tiere. Genau. Lebewesen, das heißt Wesen, die was haben? Eine Seele haben. Tayyib. Du bist eine Seele, bedeutet ein Wesen und eine Seele, und du bist lebendig. Allah ist auch lebendig. Aber ist dein Leben wie das Leben von Allah subhanahu wa ta'ala? Aber was ist dasselbe? Das Wort. Das Wort ist dasselbe. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir über Allah subhanahu wa ta'ala reden, dann meinen wir, Allah azza wa jalla ist lebendig ohne Anfang und ohne Ende. Aber ein Geschöpf ist ohne Anfang und ohne Ende. Alhamdulillah. Ist mir fast die Mütze hochgeflogen. Ein Mensch hat natürlich einen Anfang gehabt und er hat auch ein Ende. Das heißt, was ist der Unterschied? Allahs Leben ist ohne Anfang und ohne Ende. Aber wenn wir über ein Geschöpf reden, er hat einen Anfang und er hat ein Ende. Das heißt, sein Leben ist beschränkt, begrenzt, liebe Geschwister. Während das Leben von Allah subhanahu wa ta'ala unbegrenzt ist. Das bedeutet nochmal, nicht, dass wenn wir dasselbe Wort benutzen, dass wir auch dieselbe Bedeutung meinen. Und subhanallah, das ist das Hauptproblem bei vielen Menschen, die dieses nicht verstehen. Wie hieß der erste Punkt? At-Tashbih oder? At-Tamthil. Was heißt das? Das Vergleichen zwischen Allah und seiner Schöpfung. Das nächste Wort bedeutet At-Tahrif. At-Tahrif. Alle Wörter fangen jetzt mit T an. Mit Ta auf Arabisch. Nicht mit Ta, mit Ta. At-Tahrif. Was bedeutet At-Tahrif? Tahrif bedeutet, dass man die offensichtliche Bedeutung von den Namen und Eigenschaften Allahs, das heißt das, was offensichtlich ist. Wenn wir sagen, der Allhörende, dann ist klar, Allah kann alles hören. Okay, das ist ja die offensichtliche Bedeutung. Muss man dafür ein Professor sein? Antwort? Nein. Dass man die offensichtliche Bedeutung der Namen und Eigenschaften versucht zu verändern oder zu interpretieren. Wal'iyadu billah. Dass man die offensichtliche Bedeutung von Allahs Namen und Eigenschaften versucht zu verändern oder zu interpretieren. Nochmal, Tahrif, wer erklärt mir das? Das ist sehr wichtig. Na. Richtig, dass man versucht, die Namen und Eigenschaften Allahs zu verändern oder anders zu interpretieren. Und hier unterscheiden wir zwei Kategorien innerhalb At-Tahrif, liebe Geschwister. Einmal, dass man die Bedeutung der Worte ändert. Die Bedeutung der Worte ändert. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah 38, Ayah 75, قَالَ يَا إِبْلِيسِ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ O Iblis, was hält dich davon ab? Was hindert dich daran, dich vor etwas niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Biyadei bedeutet auf Arabisch. Ha? Was ist der Unterschied zwischen Biyadi und Biyadei? Na? Zwei Hände. Zwei Hände. Im Arabisch gibt es eine Dualform. Okay? Im Arabisch gibt es eine Dualform für zwei Sachen. Jetzt zum Beispiel, eine Hand bedeutet was auf Arabisch? Yad. Zwei Hände bedeuten? Yadan. Und mehrere Hände bedeuten? So, wie viele andere sitzen hier? Na? Gibt's nicht? Na? Nein. Ach, bin ich enttäuscht, subhanallah. Ich zähle mal, wie viele Araber es gibt. Eins, zwei, drei. Bunyamin ist auch Araber geworden, ist seit Hajj. Drei, vier. Na? Nein, das sind zwei Hände. Yadan oder Yadain, das ist nur eine grammatikalische Form. Ei? Ei? Na, endlich, alhamdulillah. Das bedeutet Hände, mehrere Hände. Also wir haben eine Einzelform, eine Dualform, bedeutet zwei Sachen, und eine, wie heißt das Gesamte? Plural, Mehrzahl. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Iblis, das heißt zu Shaitan, was hindert dich daran, dich vor etwas niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Jetzt gibt es Leute, die sagen, hier, die Hand Allahs bedeutet nicht Hand Allahs, sondern sie bedeutet was? Na? Macht Allahs. Bitte bleibt mit mir. Wir haben gesagt, At-Tahrif bedeutet, dass du Namen und Eigenschaften Allahs, die offensichtliche Bedeutung, änderst oder interpretierst, anders interpretierst. Was ist, wenn wir jetzt sagen, die Hände bedeuten hier was? Was ist, wenn wir sagen, die Hände? Nein. Was ist, wenn wir jetzt sagen, hier die Hände bedeuten Macht? Nein. Er hat das anders interpretiert. Er hat das anders interpretiert. Hat er das Wort geändert? Nein. Das Wort hat er gelassen. Aber er hat gesagt, seine Hände sind hier was, die? Oder hat er die Hände hier geändert? Nein. Er hat gesagt, die Hände, okay, das steht so im Koran, aber die Bedeutung davon ist? Die Macht. Taib, eine Frage. Hat Allah zwei Mächte? A'udhu billah. Hat Allah zwei Mächte? Antwort? Nein. Okay. Taib. Natürlich, was versucht man hier? Man versucht, was zu ändern? Man versucht, etwas zu verändern, was klar dasteht. Was klar dasteht. Deswegen bitte bleibt jetzt mit mir, liebe Geschwister. Wir sind gerade in einer sehr, sehr wichtigen Phase. Es gibt Leute, die sagen, hier stehen die Hände Allahs, aber es meint damit die Macht. Teil. Frage. Kann er das wissen, ohne dass Allah oder sein Gesandter ihm das gesagt haben? Antwort? Antwort? Nein. Okay, das heißt, was hat diese Person gemacht in dem Moment? Bitte? Also falsch erklärt. Was hat diese Person in dem Moment gemacht? Er hat gesprochen ohne Wissen. Das bedeutet, wir haben gesagt, wir haben den allerhöchsten Respekt. Reden wir über Allahs Namen und Eigenschaften ohne Wissen? Nein, wir dürfen nur das nehmen, was über Allah auch bestätigt ist. Frage, wenn der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, der das meiste Wissen hatte, uns diese Ayah, diesen Vers nicht so erklärt hat und auch nicht seine Gefährten, radiallahu anhum ajma'i, wie kommt diese Person dann darauf, dass dieses so zu verstehen ist? Sollen wir die Religion von den Ersten lassen und sie von einem späteren Nachfolger annehmen? Antwort, ist das vernünftig? Frage? Nein. Das ist nicht vernünftig, liebe Geschwister. Hier sagt die Person, nein, die Hände hier können auf keinen Fall Hände bedeuten. Warum? Warum sagt diese Person das? Weil er jetzt Angst hat, wenn er sagt Hände, dann hat er was gemacht? Kehren wir zum ersten Punkt zurück. Tashbih. Aber welche Grundregel hat er vergessen? Wir bestätigen alles, was Allah bestätigt hat. Und wir verneinen all das, was Allah verneint hat. So eine wichtige Grundregel. Er hat so eine Angst und deswegen schließen die Ulama diese Leute nicht einfach vom Islam aus, obwohl sie hier teilweise was machen? Nein, großen Kuffer. Weil die Ulama wissen, diese Leute sind so juhal, so unwissend, dass sie denken, okay, in dem Moment, wo ich sage, Allah hat eine Hand, dann habe ich ihn verglichen mit einem Menschen und deswegen hat er Angst und sagt, das muss natürlich etwas anderes bedeuten. Aber ist das richtig, was er angewandt hat? Antwort nein, liebe Geschwister. Daher, schaut mal, der Koran ist ein Buch. Allah Azza wa Jal hat uns darin Worte gegeben. Jedes Wort, und das ist eine allgemeine Regel im Koran, und die sollte jeder kennen. Jedes Wort ist so zu verstehen, wie es zu verstehen ist, außer wir haben dafür eine andere Erklärung. Wer kann uns eine andere Erklärung dafür geben, einzig und alleine? Bilal? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, wer hat denn Wissen über die Religion? Denkt ihr, wir haben Wissen? Wir haben kein Wissen über die Religion. Außer das, was Allah Azza wa Jal uns gelehrt hat. Wenn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, der uns den Koran erklären sollte, wenn er uns keine andere Bedeutung gegeben hat, woher haben wir dann diese Bedeutung? Haben wir mehr Wissen als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Und noch bitte eine Antwort. Wenn es um die Namen und Eigenschaften geht, hat Allah uns versäumt, etwas zu erklären, was wir wissen sollten? Antwort? Nein. Das bedeutet eine allgemeine Regel. Das müsst ihr einrahmen. Alles im Koran ist so zu verstehen, wie die offensichtliche Bedeutung ist, außer wir haben eine andere Erklärung. Taib, okay. Schaut mal, wenn wir so anfangen. Okay? Allahs Hände sind Macht. Dann ist der Himmel Liebe. Die Berge sind Hass. Die Sonne ist ein Clown. Ja, und dann? Wo kommen wir hin? Ist das rational? Ist das rational? Antwort? Nein. Alles hat die Bedeutung, die es hat, außer wir haben eine andere Erklärung. Taib, dann stellen wir den Leuten eine Frage. Wenn ihr sagt, Allahs Hände bedeuten Macht, dann fragen wir sie, warum sagt ihr nicht zur Arsch Tür? Sagen sie das? Ja oder nein? Ist das dasselbe aber, was sie gemacht haben? Okay, warum sagen sie nicht zur Arsch Tür? Sagen sie dir, ja, Arsch ist klar. Ja, Hand ist auch für uns sehr klar. Alhamdulillah, wir wissen, was Hände sind. Wir wissen, was Hände sind, aber jetzt kehren wir zurück zum ersten Punkt. Ahlus Sunnah wal Jama'ah bestätigen, Allah hat Hände, aber kehren wir zum ersten Punkt zurück. Wir vergleichen nicht zwischen Allah und der Schöpfung. Deine Hand ist eine andere Hand als die Hand von einer Ameise oder von einem Pferd oder von einem Kamel. Total anders. Deine Hand ist eine andere Hand als von einem Djinn. Hast du schon mal einen Djinn gesehen? Wer sagt, er hat einen Djinn gesehen, der ist Majnun. Wisst ihr warum? Weil wir sie nicht sehen können. Allah sagt uns, sie sehen euch, von wo ihr sie nicht seht. Wenn Allah das verneint, dann kannst du nicht sagen, ich habe einen Djinn gesehen. Du warst, a'udhu billah, besoffen an dem Tag. Möge Allah uns recht leiten. Deswegen, diese Regeln sind so leicht zu verstehen. Aber für wen? Der ein offenes Herz hat. Wallahi al-Azim, sind so leicht zu verstehen, liebe Geschwister. Wir könnten hier mehrere Beispiele anführen, aber ich will es dabei belassen. Wir haben gesagt, At-Tahrif ist die offensichtliche, ist, wenn man Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die eine offensichtliche Bedeutung haben, wenn man sie verändert oder uminterpretiert. Dabei kann man was uminterpretieren? Was haben wir gesagt? Worte. Na? Die Bedeutung der Worte, sehr gut. Eine andere Art der Uminterpretierung, und wir haben gesagt, das sind zwei Kategorien. Ist, dass manch einer gesagt hat, sogar das Wort ist hier nicht richtig im Koran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dass er selber das Wort ändert. Was hat der Erste gemacht? Nochmal. Hat er das Wort geändert? Er hat es gelassen. Das Wort stand noch da. Steht ja da bei ihm. Er sagt, nein, das ist richtig. So ist es im Koran. Aber es heißt etwas anderes. Tayyib. Hört mal, was Al-Jahm ibn Safwan sagte. Das ist der Führer der Jahmiyyah. Vielleicht habt ihr von dieser Sekte gehört. Er sagte, wal-iyadu billah, und gleich wird euch die Schädeldecke hochfliegen. Amma al-Qadariyya, al-Qadariyya sind diese Leute. Amma al-Qadariyya, wa'ala ra'sihim Al-Jahm ibn Safwan. Was die Qadariyya anbelangt, das ist der Name der Sekte, und der Führer der Köpfe von ihnen ist wer? Al-Jahm ibn Safwan. Habt ihr von der Sekte gehört? Al-Jahmiyyah? Tayyib. Er sagte, Und die Umma hat sich von ihm freigesprochen, weil er, wal'iyadu billah, eine kaputte Akida hat, liebe Geschwister. Er sagte, لو كان الأمر بيدي, wenn die Angelegenheit in meiner Hand wäre, so würde ich das Wort istiwa, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ثم استوى على العرش. Er sagt dieses Wort, und was bedeutet das? ثم استوى على العرش. Dann hat sich Allah subhanahu wa ta'ala majestätisch über seinen Thron erhoben. Er sagt, wäre die Angelegenheit in meiner Hand, hätte ich dieses Wort geändert aus dem Koran. Wäre die Angelegenheit in meiner Hand, hätte ich dieses Wort geändert im Koran, indem ich es mit Staula ersetzt hätte. A'udhu billah. Ach ja, Jahim, Jahim. Jahim ist jetzt Jahim, möge Allah uns bewahren. Schaut mal, wenn diese Angelegenheit in meiner Hand wäre, guckt mal, wohin der Kufr reichen kann. Wenn Shaitan dich ruft und lockt und du hast ihm doch schon die Tür aufgemacht, indem du gesagt hast, ich will das so verstehen, wie ich das rational verstehen kann. Was ist mit dieser Person letztendlich passiert? Was hat er gemacht? Eines der übelsten Sachen, liebe Geschwister. Subhanallah. Sogar ging er so weit, Al-Jahim ibn Safwan, wie heißt der? Al-Jahim ibn Safwan. Er ging so weit, dass er gesagt hat, das Sprechen Allahs meint hier nicht das Sprechen Allahs. Allah sagt im Koran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Allah hat direkt zu Musa gesprochen. Er sagt, nein, nein, nein, ihr habt die Ayah falsch gelesen. Es heißt nicht, وَكَلَّمَ اللَّهُ. Allah heißt hier, wer der Täter. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Er sagt, das heißt, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Musa hat zu Allah gesprochen. Der hat was geändert? Einfach mal die Fatha. Aber durch die Änderung der Fatha, das war eine Dhamma. Das bedeutet, und Allah hat zu Musa gesprochen. Wenn wir aber sagen, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا, dann heißt es, Musa hat zu Allah gesprochen. Durch eine Fatha ist was? Die Bedeutung geändert. Hat sich die Bedeutung geändert, liebe Geschwister. Dann sagt er, ihr habt falsch gelesen. Das heißt nicht, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Das heißt, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und Musa hat zu Allah gesprochen. Dann sagen wir ihn, und er ist ja tot, dann sagen wir ihn, du Ärmster, und was sagst du zu der Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Wirst du auch ändern? Und als Musa a.s. zu unserem verabredeten Treffpunkt kam, hat sein Herr mit ihm gesprochen. Was will er jetzt ändern? Schade um diese Person. Er ist gestorben und hat die richtige oder falsche Akida. Er war der Führer der falschen Akida. Nicht nur, er hat falsche Akida gehabt. Er war der Führer der falschen Akida, liebe Geschwister. Ich wiederhole. Erster Punkt war was? Tashbih oder Tamthil. Dass man Allah mit seiner Schöpfung vergleicht oder die Schöpfung mit Allah. Zweiter Punkt war Tahrif. Tahrif bedeutet, die offensichtliche Bedeutung zu verändern oder uminterpretieren. Hier unterscheiden wir zwei Dinge. Einmal, was zu verändern? Das Wort ändern, indem man ihm eine andere Bedeutung gibt. Oder sogar das Wort selber zu auszutauschen, mit einem anderen Wort. Schaut mal, die Krankheit ging so weit, das heißt, diese Fitna war so weit in ihren Köpfen, dass sie gesagt haben, hätte ich die Möglichkeit gehabt, dann hätte ich was? Den Koran geändert. Weil das was mit nicht, weil ihr Verständnis mit was nicht übereingestimmt hat mit? Mit ihrer Logik. Und schon ist vorbei. Und schon ist vorbei. Und deswegen warne ich euch, liebe Geschwister, wallahi, man kann so schnell in den Kuffer hereinkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Natürlich, bei diesem Dars fliegen keine Raketen. Aber eine Sache ist wichtig, wenn man diese Grundlagen nicht kennt, dann wird man eine falsche Akida haben, liebe Geschwister. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache für uns. Dritter Punkt ist At-Ta'til. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man einzelne Namen Allahs und Eigenschaften ablehnt oder sogar an. Was war der Unterschied zum vorigen Punkt? Da ging es um, dass man die Bedeutung oder falsch erklärt oder interpretiert? Dass man, richtig, dass man die Worte uminterpretiert oder ihnen, oder ein Wort sogar, richtig. Jetzt geht es darum, dass man die Namen und Eigenschaften Allahs ablehnt, verleugnet. طيب, erstmal eine Frage. Derjenige, der etwas ablehnt vom Koran, sein Urteil ist? Na? Großer Kuffer. Der hat die Religion verlassen. Weil wenn Allah dir was sagt, dann musst du das als Muslim bestätigen. Aha. Das ist Ta'til, liebe Geschwister. Das bedeutet, dass es Leute gibt, die sagen, nein, nicht wir sagen über die Hand, sie bedeutet Macht, sondern wir sagen, es gibt sowas nicht im Koran. Wir lehnen ab, dass eine Hand im Koran drinsteht. Wir lehnen das ab. Das ist nicht richtig. Also, was hat man hier begangen? Den großen Kuffer. Und natürlich, das ist nur die Fitna in deren Köpfen. Weil sie automatisch immer vergleichen. Und deswegen kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt. At-Takif, liebe Geschwister. Das bedeutet, dass man nach dem Wie fragt. Im Islam ist eine Grundregel, du darfst nicht fragen, wenn Allah dir etwas über sich sagt, wie ist das? Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, er hat eine Hand. Wir haben das gelernt. Wir bestätigen, dass es so ist. Wir vergleichen nicht, wir verändern nicht, wir uminterpretieren es nicht, wir lehnen es nicht ab, aber wir fragen auch nicht nach dem Wie. Weil diese Frage nach dem Wie öffnet was? Die Tür des Philosophierens. Wir haben gesagt, wenn Allah sagt, laysa kamithlihi shay, nichts und niemand ist wie Allah, wie kannst du dann jetzt nach dem Wie fragen? Allah sagt uns, nichts und niemand ist wie Allah. Das heißt, wir werden niemals ergründen, wie die Sache bei Allah ist. Niemals. Hat Allah uns das gesagt im Koran? Ja oder nein? Assalamu alaikum. Wollen wir den Unterricht beenden? Hat Allah uns gesagt, dass nichts und niemand mit ihm vergleichbar ist? Antwort? Also, können wir jetzt nach dem Wie fragen? Antwort? Nein. Weil du niemals etwas haben wirst, was wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist alles. Wenn man diese vier Punkte beherzigt, die wir gerade erklärt haben, wallahi, dann hast du keine Fitna in deinem Kopf. Du bestätigst, was Allah im Koran sagt. Und du verneinst das, was Allah auch verneint. Sonst würdest du nicht an den Koran glauben. Aber gleichzeitig, wenn wir dasselbe Wort haben, zum Beispiel, wir können hören, Allah kann hören. Wir sprechen, Allah spricht. Dann vergleichen wir nicht zwischen uns und Allah und auch nicht zwischen Allah und uns. Und wir sagen niemals, das hat eine andere Bedeutung, hier das Sprechen. Weil manche gesagt haben, als Allah zu Musa gesprochen hat, ja, da waren Worte, die sind in einen Baum gegangen und der Baum hat dann zu Musa gesprochen und die haben dann ihre eigene Philosophie sozusagen ausgemalt, liebe Geschwister. Und dadurch haben sie letztendlich diesen Weg eingeschlagen, den Weg der Irreleitung. Du fragst nicht nach dem Wie und schon hast du nicht mehr diese Versuchung in deinem Kopf. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilay. Wichtige Fragen, inshallah, zum Thema können jetzt gestellt werden. Liebe Geschwister, kurz und prägnant bitte. Und die Schwestern können ihre Themen aufschreiben. Barakallahu fikum und sagen nachher. Wir verschieben das Gebet auf 6.20 Uhr, inshallah ta'ala. Kannst du bitte die letzten vier Punkte, das Oberkapitel davon, also was sind die Regeln? Das sind die Regeln. Der Bruder fragt nach den Regeln, die wir jetzt gerade behandelt haben, ja? Diese vier Regeln, die wir gemacht haben, das sind Regeln, damit wir ein Verständnis haben, wie unser Verständnis sein muss in Bezug auf Namen und Eigenschaften Allahs. Okay? Das richtige Verständnis von Ahlus Sunnah wal Jama'ah bezüglich den Namen und Eigenschaften Allahs. Na. Wafika Bar. Wenn man die 99 Namen von Allah Richtig. Der Bruder stellt eine gute Frage. Wir wissen, derjenige, der die 99 Namen Allahs lernt, das bedeutet nicht nur mit aufzählen. Ha? Und er lebt danach. Was heißt er lebt danach? Das heißt, zum Beispiel, wir wissen, eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass er Rahim ist. Weil er heißt auch Ar-Rahim und er ist Rahim. Dann sollst du auch was sein in deinem Leben? Ha? Barmherzig sein, zum Beispiel. Wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist zum Beispiel von seinen Namen und Eigenschaften, ein Name von ihm ist As-Sittir. As-Sittir ist derjenige, der die Geschöpfe mit ihren Sünden bedeckt. Wenn du deinen Bruder siehst und er macht eine Sünde, die nur ihn betrifft, deckst du seine Sünde auf? Antwort: Nein. Das heißt, dass man das umsetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala als Namen und Eigenschaften hat. Okay, mafhum? Wenn wir hören, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Karim, großzügig, dann sei Karim auch großzügig zu den Leuten. Und so weiter und so fort. Wallahu an. Aber natürlich bei manchen Namen ist es schwer, wie Al-Qudus und so weiter und so fort. Aber allgemein, inshallah, dass man diesen Namen ihr Recht gibt. Tfadla. Die Lernenden ist, also erstmal, was die Krone ist. Ja, die Krone der Aqida. Tajul Aqida. Die Krone der Aqida. Tfadla. Woher wissen wir, was zu den 99 Namen gehört und was außer diesen 99 Namen gehört? Woher wissen wir, was zu den 99 Namen gehört und was außerhalb zu den Namen gehört? Ihr kommt zu den Khutbas, inshallah. Dann kennst du die 99 Namen. Wenn Allah uns Leben gibt, dann werden wir diese Namen machen. Sie müssen alle mit Beweis aus Koran und Sunna bestätigt sein. Bi'idhnillah, Samia al-Alim. Natürlich, es gibt Bücher von den großen Gelehrten. Ein Buch, was ich empfehlen kann, ist von Sheikh Abdurrazzaq ibn Muhsin al-Abbad. Das ist der Sohn von dem großartigen Hadith-Gelehrten al-Abbad. Das ist sein Sohn. Er hat ein Buch über die 99 Namen Fiqh al-Asma wa Sifar geschrieben. Dieses, inshallah, kann ich empfehlen. Nachdem wir jetzt wissen, dass es irregegangene Gruppen gibt, die in diesen Themen erstmal irregegangen sind, wie ist es jetzt mit uns? Sollten wir uns mit denen über diese Themen unterhalten und das wie in das Jahr oder wann? Wir wissen, es gibt irregegangene Sekten und unter allen voran nenne ich die Ahbash. Die Ahbash. Leider ist es so, manchmal ich überlege für mich, sollst du Namen nennen oder sollst du nicht Namen nennen? Wenn ich die Namen nicht nenne, dann werdet ihr diese Leute nicht kennen. Das ist das Problem. Und sie sagen nicht sofort, wer sie sind. Sie sagen immer, man hört von ihnen, Allah ist ohne Platz und ohne Ort. Kein Zeit und kein Ort. Hat jemand von uns mal das gesagt, dass Allah Zeit und Ort hat? Hat das jemand von uns mal gesagt? Was wollen Sie uns damit angreifen? Keiner von uns hat das gesagt. Aber jetzt das Problem bei ihnen, wenn du sagst, Allah hat eine Hand. Wie wer das sagt? Allah, dann sagen sie dir, du bist Kafir geworden. Warum sagen sie dir, du bist Kafir geworden? Weil du? Weil die denken, wir haben ihn das Schöpfung vergessen. Okay, weil du das bestätigt hast, was Allah bestätigt. Ist das nicht unsere Aufgabe als Muslime? Ja. Doch. Aber was ist ihr Problem? Die denken, wenn das dasselbe Wort ist, dann hat es auch die Bedeutung von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich zwischen Allah und dir vergleicht. Wer hat das gesagt? Niemand. Niemand hat das gesagt. Sie vergleichen. In dem Moment, wo du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hat zum Beispiel eine Hand, dann denkt er sofort an die Hand von einem Menschen. Er hat diese Grundregeln halt nicht verstanden. Man bestätigt, was Allah sagt, ohne das zu verändern, ohne das umzuinterpretieren, ohne das abzulehnen und nicht nach dem Wie zu fragen. Hast du dieses Khalas, dann hast du einen sehr klar. Wallahi, ich kann euch sagen, für mich, ich habe noch nie diese Fitna gehabt. Alhamdulillah, Rabbil Alam. Allah hat das, dann hat er das. Wie Allahu Alam, ist nicht unser Gebiet. Und fertig ist die Sache. Anstatt, achi. Und dann zum Schluss, subhanallah, macht er die Tür des Philosophierens auf, weil Shaitan sagt ihm, du musst das ergründen. Kann er das ergründen jemals? Und wenn er alle Gelehrten zusammenruft, er kann das nicht ergründen. Weil diese Sache außerhalb seines Verständnisses ist. Möge Allah uns bewahren. Na, wie verfährt man, wenn der Shaitan kommt und was ist da noch im Kopf, dass du auf einmal Vorstellungen von Allah hast? Na, wie verfährt man, wenn jetzt Shaitan dir einflüstert, stell dir doch mal Allah vor. Dann sagst du, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und beschäftigst dich mit dem, was sinnvoll für dich ist, so dass du diesen Gedanken nicht nachgehst. Weil wenn du anfängst, diesen Gedanken nachzugehen, dann wirst du hier nur die Tür zur Irreführung finden. Liebe Geschwister, nicht jeder diskutiert mit Leuten von Ahlul Bid'ah, von Leuten der Erneuerung, von Leuten der Irreführung. Weil wenn du kein Wissen hast, jetzt schaut mal, ich gebe euch nur das Beispiel, bevor wir diesen Unterricht gelernt haben. Jetzt kommen manche Leute, sagen dir, nein, ich gebe dir deinen Beweis, nichts und niemand ist wie Allah. In dem Moment, wo du sagst, Allah hat eine Hand, dann hast du gesagt, Allah ist wie Menschen. Was passiert mit einem, der nicht die Regeln kennt? Er sagt sofort, A'udhu Billah, ich will nicht, dass Allah vergleichbar ist mit Menschen, weil das versteht jeder. Aha. Aber was hat man zusätzlich nicht verstanden? Alle anderen Regeln. Und das ist das Problem. Deswegen, niemand soll reden, außer diejenigen, die Wissen haben. Das ist nicht unser Job, dass wir die Leute der Ahlul Bid'ah überzeugen. Das lassen wir für die Gelehrten, liebe Geschwister. Weil sie das nötige Wissen haben. Wir aber sind kleine Leute und müssen erstmal versuchen, überhaupt zu wissen, was diese Regel beinhaltet und was nicht. Na, wie ist es, wenn man irgendwas aus dem Koran liest und jetzt stellt man sich unbeabsichtigt aber eine Sache vor? Über zum Beispiel? Ah, über Allah. Ja, aber okay. Ohne Absicht. Das kommt kurz, halt, weil man sich konzentrieren will. Zeit. Sündigt man dann? Zeit. Die Sache ist so, wenn man jetzt im Koran etwas liest und dann liest man etwas über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man sich jetzt ganz kurz so durch einen Geistesblitz, sagt man, kurz was vorgestellt hat, nein. Sondern das, was du beabsichtigst im Herzen, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich, diese Strömung ist von Shaitan, aber du hast die Tür gleich zugemacht, insofern wirst du hier von Allah subhanahu wa ta'ala nicht zur Rechenschaft gezogen. Rashid, wie ist das, wenn man zum Beispiel Hand spricht und man zeigt zum Beispiel die Rechte von Allah und man zeigt dann halt mit seiner Rechten, ja. Die Linke, dann zeigt man mit seiner Linken. Ja. Wie ist das? Wenn der Bruder fragt, was ist, wenn man über Allah spricht und man redet gerade über die Hand Allah subhanahu wa ta'ala und man zeigt selber mit seiner Rechten und mit seiner Linken. Das könnte so als Reflex kommen, aber man macht das nicht natürlich, weil was hier dann der Shaitan kann dir einflüstern, dass dieses Name mit Allah subhanahu wa ta'ala vergleichbar ist. Man macht gar keine Bewegung. Inshallah ta'ala. Na. Gibt es zuerst mal noch Fragen zum Thema? Ich habe Tauke 4 noch nicht verstanden. Also ich habe jetzt Taqif. Das bedeutet Tauqifiyya. Tauqifiyya bedeutet, wir dürfen nur Namen nehmen von Allah subhanahu wa ta'ala, die bestätigt sind von Koran und Sunna. Nichts anderes. Na. Wie ist der vierte Punkt auf Arabisch? Das Weg. Taqif. At-Taqif. Na. Beweis also, dass Allah sich über den Hund erhoben hat. Es ist auch Beweis, dass er ohne Zeit und Ort nimmt. Es gibt Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich über den Thron erhoben hat. Gibt es aber auch Beweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala ohne Ort und ohne Zeit existiert? Ja, jetzt, was sind Ort und Zeit? Was sind das? Das sind Geschöpfe. Das bedeutet, wir sagen doch, Allah ist wo? Innerhalb der Schöpfung oder außerhalb der Schöpfung? Außerhalb der Schöpfung. Außerhalb der Schöpfung, gibt es da was Erschaffenes? Gibt es etwas Erschaffenes neben Allah? Um Allah? Über Allah? Nichts. Es gibt nichts dergleichen. Und ich empfehle, ich habe eine Audio-Fatwa gemacht zu dem Thema, wo ist Allah subhanahu wa ta'ala? Und da habe ich ein paar Ausschnitte von Majmu' al-Fatawa gelesen von Sheikh al-Islam, wie er die Sache beschrieben hat und was die Aqidah von allen Imamen von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist. Na, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, am nächsten Montag ist wieder unser Unterricht in der Bilal Moschee um 17 Uhr. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Abdullah.